Selbstjustiz von Bernhard Schlink und Walter Popp. Hörspielfassung und Regie Irene Schuck. Erster Teil. Corten lässt bitten. Am Anfang habe ich ihn beneidet. Das war noch in Berlin, auf der Schule. Ich trug Vaters Anzüge auf, hatte keine Freunde und kam nicht am Reck hoch. Er war Klassenbester, wurde zu jedem Geburtstag eingeladen und manchmal holte ihn der Chauffeur seines Vaters mit dem Mercedes ab. Corten kann Ineffizienz nicht leiden. Er brachte mir Felgaufschwung und Umschwung bei und zeigte mir auch, wie man es mit den Mädchen macht. Ich lief neben der Kleinen, die einen Stock tiefer wohnte, blöde her und himmelte sie an. Corten küsste sie im Kino. Wir sind Freunde geworden, haben zusammen studiert, er Nationalökonomie und ich Jura. Als seine Schwester Clara und ich heirateten, war er Trauzeuge und schenkte mir den Schreibtisch aus schwerer Eiche, der heute noch in meinem Büro steht. Guten Tag, Herr Dr. Selb. Hier ist Schlemihl von den Rheinischen Chemiewerken. Niemand außer der Chefsekretärin von Corten redet mich mit Herr Doktor an. Seit ich nicht mehr Staatsanwalt bin, mache ich keinen Gebrauch von meinem Titel. Ein promovierter Privatdetektiv ist lächerlich. Herr Generaldirektor Corten möchte Sie sehen. Wenn es Ihnen passt, morgen um 12.30 Uhr beim Lunch im Casino. Als 1945 Schluss war mit meiner Karriere bei der Staatsanwaltschaft, war Corten schon bei den Rheinischen Chemiewerken in Ludwigshafen. Er verhalf mir zu den ersten Aufträgen im Wirtschaftsmilieu. Dann begann sein Aufstieg und er hatte wenig Zeit. Und mit Claras Tod hörten auch die Besuche zu Weihnachten und zum Geburtstag auf. Aber manchmal begegnen wir uns noch im Konzert oder Theater und verstehen uns, sind eben alte Freunde. Salon. Mein lieber Selb, tut mir leid, dass ich zu spät komme. Dir bekommst noch das Rauchen und Trinken? In der Bar des Direktorencasinos hatte ich schon eine halbe Stunde mit meinem Lieblingsgetränk Aviateur und einem Päckchen Zigarillos zugebracht. Für mich ein Mineralwasser ohne Kohlensäure. Wie geht es dir? Ich mache ein bisschen langsamer. Nehme nicht mehr jeden Auftrag an. Mein Rheuma macht mir manchmal zu schaffen. Aber in ein paar Wochen fahre ich in die Ägäis zum Segeln. Und du? Gibst das Ruder noch nicht aus den Händen? Ich würde gerne, aber ein, zwei Jahre dauert es noch, bis ein anderer mich ersetzen kann. Wir stecken in einer schwierigen Phase. Muss ich verkaufen? Nein, mein lieber Selb. Um deine paar Aktien musst du dir keine Sorgen machen. Aber es gibt noch andere Probleme. Deshalb wollte ich dich heute sehen und nachher mit Firma zusammenbringen. Du erinnerst dich an ihn? Er trägt er noch die Harvard Business School Krawatte? Lass uns in den blauen Salon gehen, es ist angerichtet. Der blaue Salon ist das Beste, was die RCW ihren Gästen bieten. Ein Jugendstilzimmer mit Kokoschka-Gemälden an der Wand. Für mich gab es Tafelspitz, mein Lieblingsgericht. Corten stocherte in einem Rohkostsalat. Wir haben eines der besten Betriebsinformationssysteme der Welt. Ich weiß ja nicht, wer das wissen will, aber du kannst vom Computer erfahren, dass wir heute Tafelspitz und Rohkostsalat essen. Und welcher Mitarbeiter gerade auf unserem Tennisplatz trainiert. Und das macht euch Probleme? Geduld, mein lieber Selb. Man hat uns eines der sichersten Systeme versprochen. Das heißt, Passwörter, Zugangscodes, Datenschleusen und was weiß ich. Erreicht werden sollen mit alledem, dass niemand in unserem System herumfuscht. Aber eben das ist passiert. Mein lieber Corten. Mich hat als Kind schon der Rechenschieber überfordert. Und jetzt soll ich mit Schlüsselwörtern und Datendingsbums hantieren? Was computermäßig abzuklären ist, ist erledigt. Wenn ich Firma richtig verstehe, gibt es eine Liste von Leuten, die das Durcheinander in unserem System angerichtet haben können. Und es geht nur darum, den Richtigen herauszufinden. Wenn es nur das ist. Alles Nähere wird dir Firma berichten. Lass uns jetzt über uns sprechen. Wir haben in den Jahren seit Claras Tod so selten Gelegenheit dazu gehabt. Also redeten wir über die alten Zeiten. Weißt du es noch? Ich mag die alten Zeiten nicht. Habe sie weggepackt und zugedeckt. Ich hätte hellhörig werden sollen, als Corten von den Opfern sprach, die wir haben bringen und fordern müssen. Doch das fiel mir erst viel später ein. Wie eine Ordensverleihung. Herr Direktor Firner wird gleich Zeit für Sie haben. Ich bin Frau Buchendorf, seine Sekretärin. Ihr Blick gefiel mir. Frauen sind erst dann schön, wenn sie mir in die Augen sehen. Es liegt darin ein Versprechen. Auch wenn es nicht eingelöst und nicht einmal gegeben wird. Sie sehen nicht aus, wie ich mir einen Privatdetektiv vorgestellt habe. Sie sollten mich im Regenmantel sehen. Ich meine das positiv. Der im Trenchcoat hätte mit dem Dossier, das Ihnen Firner gleich geben wird, seine liebe Not gehabt. Sie wissen also, worum es geht? Ich gehöre sogar zu den Verdächtigen. Frau Buchendorf, bitten Sie Herrn Selb zu mir. Firner hatte zugenommen und die Krawatte kam jetzt von Yves Saint Laurent. Immer noch waren Gang und Bewegungen flink und der Händedruck nicht fester. Grüß Sie, Herr Selb. Schön, dass Sie sich der Sache annehmen. Ich wüsste nicht, dass ich schon zugesagt habe. Wir haben für Sie ein Dossier vorbereitet, aus dem alle Einzelheiten hervorgehen. Inzwischen sind wir sicher, dass es sich um gezielte Sabotageakte handelt. Den materiellen Schaden haben wir bislang zwar begrenzen können, aber wir müssen ständig mit neuen Überraschungen rechnen. Was ist passiert? Fangen wir mit den Rhesusäffchen an. Halbjährlich braucht unsere Forschungsabteilung 100 Rhesusäffchen aus Indien. Unsere Fernschreiben werden über die Textverarbeitung erstellt und gehen dann raus, wenn der günstige Nachttarif gilt. Vor 2 Wochen ging aber eine Bestellung über 100.000 Äffchen raus. Zum Glück fanden die Inder das seltsam und fragten zurück. Ein Saboteur mit Humor. Ja, ja, das Ganze hat auch komische Aspekte. Aber das war nicht der einzige Vorfall. Wir können uns jetzt auf keine Informationen mehr verlassen und müssen jedes Telex nochmal angucken, ehe es rausgeht. Woher wissen Sie, dass es kein Tippfehler war? Der Ausdruck weist die richtige Zahl aus. Also wurde am Telex manipuliert, als es noch im Speicher war. Auch in den anderen Fällen können wir Fehler bei der Programmierung oder Datenerfassung ausschließen. Gut, das kann ich im Dossier lesen. Sagen Sie mir noch was zu den Verdächtigen. Da sind wir konventionell vorgegangen. In Frage kommen nur die Mitarbeiter, die Zugang zum System haben. Da der erste Vorfall vor 7 Monaten passiert ist, entfallen alle, die erst später eingestellt wurden. Ja, ja. Bei einigen Vorfällen ließ sich der Tag des Eingriffs rekonstruieren. Damit entfallen die an diesem Tag Abwesenden. Und schließlich können wir wohl die Direktoren ausschließen. Wie viele sind übrig geblieben? Ungefähr 100. Da habe ich ja Jahre zu tun. Und was ist mit Hackern von draußen? Sowas liest man doch. Das konnten wir in Zusammenarbeit mit der Post ausschließen. Sie sprechen von Jahren. Wir sehen auch, dass der Fall nicht einfach ist. Trotzdem drängt die Zeit. Wir müssen ständig mit neuen Überraschungen rechnen. Und mit allem, was wir an Betriebs- und Produktionsgeheimnissen im Computer haben, ist die Sache nicht nur lästig, sondern äußerst gefährlich. Es ist wie, wenn mitten in der Schlacht die eine Seite, die andere... Lassen wir die Schlachten. Wann wollen Sie den ersten Bericht? Ich möchte Sie darum bitten, mich ständig auf dem Laufenden zu halten. Ich muss nicht betonen, dass wir um äußerste Diskretion bitten. Hier ist Ihr Werksausweis. Damit können Sie sich zu jeder Zeit frei auf dem Gelände bewegen. Feierlich heftete er mir die Plastikkarte mit eingeschweißtem Foto ans Revers. Es war wie eine Ordensverleihung. Fast hätte ich die Hacken zusammengeschlagen. Turbo fängt eine Maus. Den Abend verbrachte ich über dem Dossier. Der Täter hatte monatelang allen Chefsekretärinnen, darunter Frau Buchendorf, 500 Mark zu viel überweisen lassen, den Leichtlohngruppen das Feriengeld verdoppelt und alle Kontonummern gelöscht, die mit 13 anfingen. Das Programm zur Tennisplatzverteilung hatte für einen Freitag alle Anfragen bestätigt, sodass sich auf den 16 Plätzen 108 Spieler einfanden. Dazu kam die Rhesusäffchen-Geschichte. Ich verstand Firners gequältes Lächeln. Wer immer den Schaden verursacht hatte, konnte im Betriebssystem der RCW spazieren gehen. Was für ein Typ Mensch steckte wohl dahinter? Ein Spieler? Ein Schalk, der das Werk in grandioser Weise auf den Arm nimmt? Oder ein Erpresser? Ein kühler Kopf, der signalisiert, dass er auch zum großen Schlag fähig ist? Auch eine politische Aktion war denkbar. Aber nein, der politische Aktionist hätte sich andere Vorfälle ausgedacht und der Erpresser hätte schon längst zuschlagen können. Draußen war es dunkel geworden und der Wind trieb den vertrauten Chemiegestank von der RCW wieder mal hierher, nach Mannheim. Mein Kater Turbo kam zur Balkontür herein und legte mir eine Maus vor die Füße. Ich bedankte mich und ging zu Bett. Der General wirft den Bettel auch nicht hin. Ich muss Ihnen sagen, ich verstehe nicht recht, warum man Sie von außen dazugeholt hat. Wir hätten das schon selber aufklären können. Dankelmann, dem Chef des Werkschutzes, stand es auf der Stirn geschrieben, dass er darunter litt, kein richtiger Geheimdienstler zu sein. Man hält den Werkschutz immer noch für eine Ansammlung pensionierter oder gefeuerter Polizeibeamter, die zwar den Schäferhund auf jemanden hetzen können, aber nichts im Kopf haben. Dabei sind wir heute Fachkräfte in allen Fragen betrieblicher Sicherheit, inklusive Datenschutz. Ja, das glaube ich gerne. Deshalb komme ich ja zu Ihnen. Gibt es aus Ihrer Sicht noch Verdächtige, die nicht in meinem Dossier stehen? Es gibt ein paar politische, über die uns der Verfassungsschutz auf dem Laufenden hält. Und ein paar mit Schwierigkeiten im Privatleben, Schulden, Frauen und so. Er nannte mir 11 Namen. Bei den sogenannten politischen handelte es sich um die üblichen Lappalien. Im Studium ein falsches Flugblatt unterschrieben, für eine falsche Gruppe kandidiert, auf der falschen Demo marschiert. Auch Frau Buchendorf war dabei. Später ist sie nicht mehr auffällig geworden. Aber ich sage immer, wer einmal politisch war, bei dem kann es von heute auf morgen wieder losgehen. Der Interessanteste fand sich auf der Liste der Lebensversager, wie Dankelmann sie nannte. Franz Schneider, Mitte 40, mehrfach geschieden und leidenschaftlicher Spieler. Wie sind Sie auf ihn gekommen? Das ist Standardprozedur. Sobald einer das dritte Mal Vorschuss verlangt, sehen wir uns ihn an. Was heißt das? Das können wir in diesem Fall bis zum Beschatten gehen. Und was ist dabei herausgekommen? Wenn Sie wollen, können Sie gleich mit dem alten Schmalz sprechen, der das damals gemacht hat. Er ist sicher zu Hause. Lebt er denn hier auf dem Gelände? Ja, in den alten Werkswohnungen. Er kann sich vom Werk nicht trennen. Deshalb arbeitet er noch manchmal für uns, obwohl er schon zu alt dafür ist. Er kennt den Chef noch aus den Kriegsjahren, war damals bei der gleichen Truppe. Und immer wenn wir ihm beibringen wollen, dass er aufhören muss, heißt es, der General wirft den Bettel ja auch nicht hin. Sie scheinen ihn nicht zu mögen. Er war einer unserer Besten und ist es noch, aber störrisch wie ein Esel. Soll ich Sie jetzt begleiten? Schmalz war wirklich nicht sympathisch. Als ich ihn nach Schneider befragte, wirkte er verschlossen und misstrauisch. 3 Jahre liegt die Sache jetzt zurück. Bin damals dazwischen gegangen, als er wegen seiner Spielschulden zusammengeschlagen wurde. Und dann? Dann hat das Werk mit ihm einen Handel gemacht. Es hat einen Teil seiner Schulden bezahlt. Dafür musste er auf eine Art Entziehungskur. Aber ihn zu entlassen wäre doch einfacher gewesen. Herr Schneider ist hier in der Pharmaforschung unverzichtbar. Aber ich bin da auch skeptisch. Meiner Meinung nach bleibt er eine Bombe, die weiter tickt. Was soll denn Ihrer Meinung nach mit dem passieren, der jetzt hinter dem Computerschlamassel steckt? Vor allem mal gründlich befragen und dann richtig hinbiegen. Dem Werk darf keine Gefahr mehr drohen. Was meinen Sie mit hinbiegen? Nichts, meine ich. Ich muss jetzt wieder an meine Arbeit. Mein Nachmittag im Personalbüro war nicht ergiebiger. Nach 2 Stunden gab ich das Studium der Personalakten auf und ging bei Frau Buchendorf vorbei, von der ich inzwischen wusste, dass sie Judith hieß, 39 Jahre war, einen Hochschulabschluss in Deutsch und Englisch hatte und in der Rathenaustraße wohnte. Ich weiß jetzt fast alles über Sie, außer wie viel Seidenblusen Sie besitzen. Falls Sie am Sonntag zum Empfang kommen, sehen Sie die dritte. Haben Sie schon Ihre Einladung? Was für ein Empfang? Wir haben eine Delegation aus China hier. Firna meint, Sie könnten bei der Gelegenheit zwanglos ein paar wichtige Leute kennenlernen. Auch Sie? Es gibt da eine hübsche Chinesin. Ich glaube, es ist die Sicherheitsexpertin, also eine Art Kollegin von Ihnen. Das wäre doch was für Sie. Sie wollen mich abwimmeln, Frau Buchendorf. Ich werde mich bei Firna beschweren. Abgestandener Altherrenscharm. Kaum hatte ich es gesagt, tat es mir auch schon leid. Kleine Panne. Am nächsten Tag stand die Luft über Mannheim und Ludwigshafen. Es war so schwül, dass mir ohne jede Bewegung die Kleider am Leib klebten. Mein Termin mit Schneider war 9:30. Der Pförtner erklärte mir den Weg zu seinem Labor. Ich war ungefähr 50 Meter entfernt, als aus dem Eingang ein paar Weißgewandete hasteten. Sie rannten das Rheinufer runter. Dann kamen auch die Sekretärinnen mit trippeligen Schritten. Es war putzig anzusehen. Ich konnte mir nicht vorstellen, warum man bei dieser Schwüle so rennt. Einer von den Weißkitteln fuchtelte mit den Armen und rief mir etwas zu, was ich nicht verstand. Aber ich musste auch nicht mehr verstehen. Einen Moment war ich wie gelähmt, auch wenn plötzlich mein Arm heftig schmerzte. Erst die Sirenen weckten den im Krieg eingeübten Reflex des Flüchtens. Als ich noch einmal zurücksah, wuchs eine grüne Wolke in den bleigrauen Himmel. Die Wunde ist nicht groß, aber halten Sie den Arm trotzdem ruhig, bis die Fäden gezogen werden. Besser, Sie legen sich noch etwas hin. Rauskommen Sie im Augenblick sowieso nicht. Was meinen Sie damit? Wir haben Smogalarm und der gesamte Verkehr ist unterbunden. Keiner darf das Werk verlassen. Das ist doch verrückt. Smogalarm und es ist verboten, das Zentrum des Smog zu verlassen? Das verstehen Sie ganz falsch. Smog ist ein meteorologisches Gesamtereignis und kennt nicht Zentrum oder Peripherie. Ich hielt das für völligen Unsinn. Was es sonst auch für Smog geben mochte, ich hatte eine grüne Wolke gesehen und sie wuchs hier auf dem Werksgelände. Ich wollte mit Firner reden. Tut mir leid. Herr Direktor Firner hat mit den Herren von der Polizei und der Feuerwehr eine Besprechung. Was ist eigentlich passiert? Wir hatten eine kleine Panne auf dem Gelände. Nichts Ernstes. Nur haben die Behörden dummerweise Smogalarm ausgelöst. Und das hat ziemliche Aufregung gegeben. Aber was ist mit Ihnen passiert? Ich habe bei Ihrer kleinen Panne ein paar kleine Kratzer abbekommen. Oh, das tut mir leid. Schneider ist übrigens heute gar nicht da. Woher wissen Sie, dass ich zu ihm wollte? Nicht nur Sie können kombinieren, Herr Detektiv. Kann ich noch etwas für Sie tun? Sie können mich hier rausschaffen. Kommissar Herzog von der Polizei fährt gleich nach Mannheim rüber. Der kann Sie sicher mitnehmen. Die Fahrt nach Mannheim war gespenstisch. Die Straßen wie ausgestorben, Straßensperren mit Polizisten in Gasmasken, draußen ein stechender Geruch, der Tränen der Augen und Hustenanfälle verursachte. Wie kommt es, dass der Smogalarm so schnell ausgelöst wurde? Seit kurzem gibt es einen Modellversuch mit einer neuen Technologie, auf neuer gesetzlicher Grundlage. Ein Smog-Frühalarmsystem. Noch nie gehört. Die Emissionen werden direkt dort gemessen, wo sie entstehen und an eine Zentrale gemeldet. Dann werden die gesamten Daten mit den Angaben vom Wetterdienst korreliert. So kann der Smog vorausberechnet und frühzeitig Alarm gegeben werden. Heute ist die Feuertaufe unseres Modells. Bisher haben wir nur Probeläufe gehabt. Und wie klappt die Zusammenarbeit mit dem Werk? Die Polizei wurde doch an der Pforte zurückgewiesen. Da sprechen Sie einen wunden Punkt an. Die chemische Industrie bekämpft das neue Gesetz auf allen Ebenen. Zurzeit läuft eine Verfassungsbeschwerde. Rechtlich hätten wir in das Werk hineingekonnt. Aber wir wollten in diesem Stadium die Sache nicht auf die Spitze treiben. Wissen Sie schon etwas über die Ursache der Explosion? Haben Sie einen Verdacht? Sie waren doch bestimmt nicht zufällig am Ort des Geschehens, Herr Sepp. Hat man bei den RCW mit Anschlägen gerechnet? Doch, weiß ich nicht. Mein Auftrag ist vergleichsweise harmlos und geht in eine ganz andere Richtung. Wir werden sehen. Rufen Sie mich an, wenn Sie etwas in Erfahrung bringen. Und jetzt beten Sie für einen kräftigen Wind, Herr Sepp. Mein Arm hatte wieder zu bluten angefangen. Aber etwas anderes machte mir mehr Sorgen. Ging mein Auftrag wirklich in eine andere Richtung? War es Zufall, dass Schneider heute nicht zur Arbeit gekommen war? Ich musste versuchen, ihn zu erreichen. Vielleicht hatte ich die Idee mit der Erpressung doch zu schnell verworfen. Ja, dann. In den Nachrichten wurde mitgeteilt, dass die Chlorgaswolke in östlicher Richtung aufsteige und dass die Gefahr, die gar nie bestanden habe, im Laufe des Abends vorbei sei. Die Ausgangssperre, die auch keine gewesen sei, werde um 22 Uhr enden. Schneider ging den ganzen Tag nicht ans Telefon, auch spät abends nicht. Am nächsten Morgen fand ich im Briefkasten ein Rundschreiben der Rheinischen Chemiewerke mit einer Stellungnahme zum Vorfall. RCW schützt Leben, erfuhr ich, und dass ein gegenwärtiger Forschungsschwerpunkt die Erhaltung des deutschen Waldes sei. Ja, dann. Der Wirtschaft ins Dekolleté gegriffen. Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen. Ich danke Ihnen. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Sie können sich einen Stuhl holen. Oder wollen Sie die chinesische Sicherheitsexpertin gleich auf den Schoß nehmen? Haben die Chinesen etwas mitbekommen von der Explosion? Von welcher Explosion? Grüß Sie, Herr Sepp. Wie geht es Ihrem Arm? Sie sind ja sowas wie ein Held. Leider konnte das nicht in die Zeitungen kommen. So gut gelaunt heute? Die Belagerung von Polizei und Presse überstanden. Spaß beiseite. Haben Sie schon was rausgekriegt? Ja. Wie darf ich das verstehen, Herr Selb? Was halten Sie von dem neuen Smog-Frühwarnsystem? Nicht viel, wie Sie sich denken können. Hier hat der Staat, erlauben Sie mir das kühne Bild, der Industrie ins Dekolleté gegriffen. Aber was hat das mit Ihrem Fall zu tun? Na, gratuliere, wirklich ein kühnes Bild. Der Tag gestern ist ein gutes Beispiel. Früher wäre einfach gar nichts passiert. Stattdessen haben wir das Chaos mit all den Lautsprecherdurchsagen, Polizeikontrollen, Ausgangssperren. Und wofür? Die Wolke hat sich von allein verzogen. Da wurde Angst geschürt und Vertrauen zerstört. Das Image der RCW beeinträchtigt. Aber wir werden das nicht auf uns sitzen lassen. Was wollen Sie denn dagegen tun? Immerhin haben wir schon erreicht, dass das Werk einen Online-Anschluss an das RRZ hat. So können die nicht einfach irgendwelche Daten erfinden. RRZ? Was ist das? Das regionale Rechenzentrum in Heidelberg. Dort ist die staatliche Emissionsdatenerfassung. Wir können deren Messungen jederzeit über unser Betriebssystem überprüfen. Meine Herren, können Sie das nicht morgen im Büro besprechen? Herr Selb sollte sich jetzt seiner chinesischen Kollegin widmen. Scheußliche Sache, das. Die chinesische Kollegin traktierte mich den Rest des Abends mit Fragen zum deutschen Feminismus. Und Frau Buchendorf wollte von meinen unbeholfenen Flirtversuchen nichts wissen. Am nächsten Morgen wachte ich mit Kopfschmerzen und Rheuma in Rücken und Hüften auf. Vielleicht bin ich darum mit Schneider so schroff umgegangen, als er wieder aufgetaucht war. Ich weiß zwar nicht, warum Sie mit mir reden wollen, Herr Selb, aber ich kann Ihnen nichts sagen. Wo waren Sie am Tag des Unfalls? Das werden Sie ja wissen. Ich bin leider nicht bei bester Gesundheit und war in den letzten Tagen unpässlich. Aber ans Telefon können Sie doch gehen. Was wollen Sie eigentlich von mir? Ja, was wollte ich eigentlich von ihm? In ihm den genialen Erpresser zu sehen, fiel mir schwer. Der Mann war am Ende, das war deutlich zu spüren. Wenn er ein Spieler war, dann einer, der verloren und keine Hoffnung mehr hatte. Und trotzdem stimmte etwas mit ihm nicht. Herr Schneider, hier laufen Ermittlungen wegen Sabotagefällen mit Schäden in Millionenhöhe. Ihre Unwilligkeit, mich zu unterstützen, macht Sie verdächtig. Umso mehr, als es in Ihrer Biografie Phasen krimineller Verstrickung gibt. Mit dem Spielen habe ich doch vor Jahren ein Ende gemacht. Aber bitte, ich lag zu Hause im Bett. Und das Telefon stellen wir oft ab. Aber Herr Schneider, der Werkschutz war bei Ihnen zu Hause, da war niemand. Sie glauben mir doch nicht. Dann sage ich eben gar nichts mehr. Gut. Dann müssen wir das Gespräch in Anwesenheit des Werkschutzes fortsetzen. Ich würde Ihnen das gerne ersparen. Aber wenn ich bis heute Abend nichts höre, hier ist meine Karte. Am Nachmittag desselben Tages rief mich Frau Buchendorf an und teilte mir mit äußerster Sachlichkeit mit, dass sich Schneider erhängt hatte. Firner bat mich zu sich ins Büro. Grüß Sie, Herr Selb. Scheußliche Sache das. Er hat sich im Labor aufgehängt. Wir haben natürlich alles versucht, ihn zu reanimieren. Umsonst. Lesen Sie den Abschiedsbrief. Ich glaube, wir haben unseren Mann. Der Brief war an seine Frau. Nur wenige Zeilen, in denen er sie um Verzeihung bittet und erklärt, dass er nicht anders könnte, weil man nun alles über ihn wüsste. Das lässt doch alles offen. Ich habe mit Schneider heute früh gesprochen. Wahrscheinlich ist es das Spiel, das ihn in den Tod getrieben hat. Sie sind ein Defätist. Ich halte den Fall für abgeschlossen. Wenn Korten meint, der Fall sei gelöst, kann er ihn mir natürlich entziehen. Ich glaube aber, dass Ihre Schlüsse voreilig sind. Wir werden sehen, Herr Selb. Im Taxi musste ich an Schneider denken. War ich schuld an seinem Tod? War ich zu schroff mit ihm umgegangen? Meine Freundin Babs wollte mir das ausreden, als wir uns in meinem italienischen Stammlokal trafen. Aber der Mann ging mir auch die nächsten Tage nicht aus dem Sinn. Lange Leitung. Sie haben recht gehabt, der Fall ist doch noch nicht erledigt. Es ist wieder losgegangen im Betriebssystem und das, obwohl wir vorsichtshalber eine kleine elektronische Falle eingebaut hatten. Interessieren Sie die Einzelheiten? Seinen komplizierten technischen Erklärungen konnte ich nur mit Mühe folgen. Ich verstand zu wenig von Computern, um überprüfen zu können, wie der Täter die Falle überlisten konnte. Aber was sollte ich machen? Mich in Computertechnik einarbeiten oder besser die anderen Spuren verfolgen? Aber welche anderen Spuren gab es denn? Ich war ratlos. Könnte nicht doch ein Eingriff von außen vorliegen? Diese Möglichkeit schaltet nach wie vor aus. Die Fangschaltung der Post steht noch und hat nichts signalisiert. Was ist eigentlich bei Ihrer Suche nach den Ursachen der Explosion herausgekommen? Erfolgte der Smogalarm zurecht? Ja, Schuld an dem Unfall war wahrscheinlich ein gebrochenes Ventil. Auf jeden Fall hat die Sache nichts mit unserem Rechner zu tun. Wenigstens eine gute Nachricht. Bei Musik kann ich gut nachdenken. Aber meine Anlage machte nicht mit. Statt Jazz kam aus meinem Verstärker eine Nachrichtensendung. Und das, obwohl ich gar kein Radio angeschlossen hatte. Jetzt spielte auch noch in meinen eigenen vier Wänden die Technik verrückt. Noch ein paar Stunden später bei Giovanni war ich meinen Ärger nicht los. Was ist denn heute, Giovanni? Ich warte immer noch auf meinen Espresso. Scusi, Professore, aber ich habe heute lange Leitung. War gestern Familienfeier mit viele Vino Rosso. Mein Kopf liegt gut. Lange Leitung? Natürlich, das war's. Die Leitung zum regionalen Rechenzentrum. Herzog hatte mir vom Modell der direkten Emissionsdatenerfassung berichtet. Dieselben Daten werden auch im RCW-System erfasst, hatte Firner gesagt. Und er hatte von einem Online-Anschluss an das staatliche Überwachungssystem gesprochen. Irgendwie mussten also das Rechenzentrum vom RCW und das RRZ zusammenhängen. War es möglich, darüber in das Betriebssystem der RCW einzudringen? Es musste so sein wie bei meiner Anlage. Die Störung kam von innen. A material world. Kommen Sie herein, ich bin gleich fertig. Herr Mischke von der Emissionsüberwachung saß an seinem Terminal und tippte mit großer Geschwindigkeit zweifingrig darauf herum. Ich sah mich um. Der Tisch und die Stühle lagen voll mit Computerausdrucken und Zeitschriften. Vom Computermagazin bis zur amerikanischen Ausgabe des Penthouse. An der Wand streckte mir Einstein die Zunge heraus. Daneben hing ein Filmplakat, das ich nicht kannte. Madonna. Madonna? Wenn Sie wollen, kann ich sie Ihnen auf den Bildschirm holen. Kommen Sie. Hier, das ist sie. Das ist ja toll. Entschuldigen Sie, wie war noch Ihr Name? Gerhard Selk. Vom Springer Verlag. Das Verlagshaus hat mich angemeldet. Keine Ahnung. Um was geht es denn, Herr Selk? Ich bin im Moment sehr beschäftigt. Es geht um das neue Emissionsgesetz oder vielmehr um einen Bericht darüber in unserem Informatikspektrum. Mit der Industrie habe ich schon gesprochen und jetzt würde ich gerne die andere Seite kennenlernen. Spielst du wieder mit deinen Dateien rum, Peter? Dann bleiben also die Kirchendaten an mir hängen. Ich muss dir sagen, dass ich das höchst unkollegial finde. Darf ich Ihnen meinen Kollegen Grämlich vorstellen? Er heißt wirklich so, aber mit E. Also Peter. Jörg, das ist Herr Selk vom Informatikspektrum. Er möchte einen Bericht über das Betriebsklima im RRZ machen. Mach weiter, du bist gerade authentisch. Also ich bitte dich. Den Bericht hättest du übrigens schon längst abrufen können. Ich sitze gerade an der Verkehrszählung. Die muss heute noch raus. Und deswegen sieht es schlecht aus mit uns beiden, Herr Selk. Es sei denn, Sie laden mich zum Mittagessen ein. Keine Angst, ich bin McDonald's-Fan. In welchem Datenverbund stehen Sie eigentlich mit den Industrieunternehmen, bei denen Sie die Emissionen überwachen? Dazu kann ich Ihnen tausend Sachen sagen. Was wollen Sie genau wissen? Wie wird denn ein Smogalarm ausgelöst? Das ist ziemlich banal. Über fest installierte Leitungen kriegen wir rund um die Uhr von den verschiedenen Unternehmen den Schadstoffanfall gemeldet. Wir protokollieren die Werte und geben sie in unser Meteorogramm ein. Wenn die Werte zu hoch sind oder das Wetter mit ihnen nicht fertig wird, gibt es bei uns im RRZ einen Alarmton und die Smog-Alarmmaschinerie läuft an, was ja letzte Woche ausgezeichnet geklappt hat. Man hat mir gesagt, dass die Werke dieselben Daten bekommen wie Sie. Wie läuft das technisch? In jedem Werk gibt es eine Sammelstelle für die verschiedenen Messstellen. Von da kommen die Daten über die Standleitung zu uns. Und das jeweilige Werk bezieht die Daten wie wir aus der Sammelstelle. Wie sicher ist das? Die Industrie könnte doch vielleicht ein Interesse daran haben, die Daten zu fälschen. Für einen Nicht-Techniker stellen Sie ganz schön pfiffige Fragen. Die Sammelstelle in den verschiedenen Werken ist das Problem. Da haben sich die Politiker auf einen Kompromiss eingelassen, der ganz faul ist. Denn letztlich kann man nicht ausschließen, dass von diesem Anschluss aus die Emissionsdaten gefälscht oder, noch schlimmer, das ganze Programm des Smog-Alarm-Systems manipuliert wird. Und wie ist das umgekehrt? Könnte man auch vom RRZ aus in den Werkscomputer eindringen? Eigentlich müssten Sie das jetzt selbst wissen, nach allem, was ich Ihnen gesagt habe. Der Mann gefiel mir. Er gefiel mir auch als Verdächtiger. Da war der Spieler, der Tüftler und der Schalk. Er hatte die nötige Fantasie, die nötige Kompetenz und saß an der richtigen Stelle. Aber mehr als ein Gefühl war es nicht. Also würde ich ihn am Wochenende beschatten. Vielleicht brachte er mich selbst auf eine Idee. Inspekteur de Bontable. Am nächsten Morgen stand ich mit meinem Wagen vor Mischkis Wohnung in Heidelberg. 2 Stunden musste ich warten. Dann kam Mischki heraus, stieg in seinen Citroën und fuhr ausgerechnet nach Mannheim. Und zwar in die Rathenaustraße, zu Frau Buchendorf. So ein Zufall. Es passte mir gar nicht, was ich da sah. Die beiden begrüßten sich zärtlich mit einem langen Kuss. Muss ich mir merken, das Rezept? Hat noch nie jemand bei mir verlangt. Nicht viel Betrieb heute, oder? Naja, könnte besser sein. Bis zum Abend hatte ich vor der Wohnung von Frau Buchendorf gewartet. Als sie endlich herauskamen, gingen sie zu Fuß zum Parkhotel. Als sie im Restaurant verschwunden waren, ging ich selbst in die Bar und bestellte mir einen Aviateur. Stellen Sie sich vor, was für ein verdammtes Glück wir haben. Eben war ein Paar hier, das anschließend zum Essen wollte. Dem Mann rutschte eine Karte aus der Brieftasche und mir auf die Theke. Inspekteur de Bontable stand drauf. Und daneben das Michelin-Männchen. Ich habe dem Küchenchef gesagt, was Sache ist. Und jetzt bekommen die beiden einen Service und ein Essen, wie sie es nicht vergessen werden. Inspekteur de Bontable, Teufel auch. Jetzt war ich sicher, ich hatte meinen Mann. Mischki entsprach in allem dem Bild, das ich mir vom Täter gemacht hatte. Und als Mitarbeiter der RRZ hatte er die Gelegenheit, in die Betriebssysteme einzudringen. Als Freund von Frau Buchendorf das Motiv, es gerade bei den RCW zu tun. Jetzt musste ich ihn nur noch überführen. Aber wie? Mir fiel nichts Überzeugendes ein. Ich würde mich auf mein Talent zur Improvisation verlassen. Im Doppel unschlagbar. Guten Morgen, Frau Buchendorf. Wie war Ihr Wochenende? Sie saß vor der Zeitung und las einen Bericht über Wimbledon. Ah, sind Sie auch ein Fan von unserem Tennis-Wunderkind? Sie meinen so wie 100.000 andere Frauen, oder? Spielen Sie? Und Sie werden lachen. Es fällt mir schwer, Gegner zu finden, die ich nicht gleich vom Platz fege. Allein können mich jüngere Spieler nur wegen ihrer besseren Kondition besiegen. Aber im Doppel bin ich mit einem ordentlichen Partner fast unschlagbar. Und Sie? Um den Mund so voll zu nehmen wie Sie, Herr Selb, ich spiele so gut, dass Männer Komplexe kriegen. Gestatten Sie, südwestdeutsche Juniorenmeisterin 1968. Eine Flasche Champagner gegen die Minderwertigkeitskomplexe. Haben Sie einen Partner? Ja, ich habe jemanden. Wann soll es denn sein? Am liebsten gleich heute Nachmittag um 5. Aber das ist vielleicht schwierig, einen Platz zu bekommen. Oh, das kriegt mein Freund schon hin. Ich glaube, er kennt jemanden von der Platzreservierung. Ein schönes Paar. Bist du nervös? Vielleicht sollte ich mit dem Arbeiten aufhören. Mich nehmen die Fälle mehr mit als früher. Hier ist es besonders schwer, weil ich Mischki sympathisch finde. Du wirst ihn ja gleich kennenlernen. Und die Chefsekretärin? Dir kann ich nichts vormachen, Babs. Fährt dein Mischki einen grünen Citroën? Ja, das sind sie. Hallo, Herr Selb! Ein schönes Paar. Als Mischki mich sah, gefror sein Lächeln. Dann spielte er seine Rolle gekonnt. Er tat, als sähe er mich zum ersten Mal und gab sich heiter und ungezwungen. Aber seine Augen sagten mir, dass er ausgespielt hatte. Das Match, das wir uns lieferten, werde ich bestimmt nicht vergessen. Ich spielte über meine Kräfte, aber Babse und ich verloren trotzdem nach Strich und Faden. Ich habe einen Trostpreis für Sie, Herr Selb. Wie wär's mit einer Flasche Champagner auf der Terrasse? In der Umkleidekabine war ich mit Mischki allein. Wie geht das jetzt weiter? Ich werde den RCW meinen Bericht vorlegen. Was die dann machen, weiß ich nicht. Können Sie Judith draußen lassen? Das ist nicht so einfach. Sie war ja in gewisser Weise der Köder. Wie soll ich sonst erklären, dass ich Ihnen auf die Schliche gekommen bin? Genügt's nicht, wenn ich einfach zugebe, dass ich das Betriebssystem geknackt habe? Ich will es versuchen. Aber machen Sie mir keine krummen Touren. Sonst muss ich die Information nachreichen. Unser Seelchen. Mein Bericht für Korten wurde kurz. Trotzdem brauchte ich 5 Stunden und eine Flasche Cabernet Sauvignon, bis ich fertig war. Der ganze Fall rollte noch einmal an mir vorbei und es war nicht einfach, Frau Buchendorf außen vor zu lassen. Am nächsten Tag rief ich Frau Schlemiel an und vereinbarte eine Verabredung mit Korten im Casino. Dann buchte ich einen Flug nach Athen. Ich hatte keine Lust, im Mannheimer Morgen von Mischkis Verhaftung zu lesen und mir von Firner mit glatter Zunge zu meinem Erfolg gratulieren zu lassen. Guten Tag, mein lieber Selb. Geht's nicht weiter? Muss ich dir helfen? Müssen musst du nur die Rechnung bezahlen. Im Übrigen kannst du dir anhören, wie ich deinen Fall gelöst habe. Aber es auch bleiben lassen. Nicht so empfindlich, mein Lieber. Warum hast du Frau Schlemiel nicht gleich gesagt, worum es geht? Du hast den Fall also gelöst? Ich gab ihm kurz den Inhalt meines Berichts wieder. Als ich auf die Fehlleistungen seiner Mannschaft zu sprechen kam, nickte er ernst. Verstehst du jetzt, warum ich das Heft noch nicht aus der Hand gebe? Alles nur Mittelmaß. Und was ist das für einer, dieser Mischke? Wie stellst du dir jemand vor, der für euer Werk 100.000 Rhesusäffchen ordert oder Kontonummern löscht, die mit 13 beginnen? Ein lustiger Vogel. Und außerdem ein blitzgescheiter Informatiker. Wenn ihr den in eurem Rechenzentrum gehabt hättet, wärest du den Pannen nicht gekommen. Und wie hast du diesen blitzgescheiten Vogel gestellt? Was ich dazu sagen mag, steht in meinem Bericht. Irgendwie fand ich Mischke sympathisch. Und es ist mir nicht leicht gefallen, ihn zu überführen. Ich fände es gut, wenn ihr ihn nicht ganz so streng, nicht so hart... Du verstehst schon, nicht wahr? Selb, unser Seelchen. Das hast du ja nie gelernt, die Sachen ganz oder gar nicht zu machen. Aber vielleicht ist gerade das deine Stärke. Sensibel kommst du hinter Sachen und Leute, sensibel pflegst du deine Skrupel und letztlich funktionierst du doch. Es verschlug mir die Sprache. Warum so aggressiv und zynisch? Kortens Bemerkung hatte mich erwischt, wo es wehtat, und er wusste das. Keine Angst, mein lieber Selb. Wir werden schon kein unnötiges Porzellan zerschlagen. Und was ich über dich gesagt habe, verstehe mich nicht falsch. Ich schätze das an dir. Zum Glück mag Turbo Kaviar. Die Worte von Korten hingen mir lange nach. Und noch in Griechenland stieg in mir Wut hoch, wenn ich daran dachte. Aber als ich nach einigen Wochen zurückkam, war die ganze Geschichte weit weggerückt. Nur der Geschenkkorb der RCW, den ich in meiner Wohnung vorfand, erinnerte mich daran. Firner dankte mir im Auftrag des Werkes für meine unschätzbaren Dienste. Zum Glück mag Turbo Kaviar. Du wieder zurück von Griechen? Griechen nix gut. Komm, ich dich macken Spaghetti. Ich hatte aus den Ferien jene Leichtigkeit mitgebracht, die einen die vertraute Umgebung zunächst neu und anders erleben lässt. Es war die Zeit der Schulferien und über der Stadt lag sommerliche Stille. Mittags ging ich zu Giovanni essen und wir spielten unser Deutscher unterhält sich mit Gastarbeiterspiel. Mein Büro betrat ich nur selten. Vorerst wollte ich noch nicht wieder arbeiten und nahm keine neuen Aufträge an. Manchmal dachte ich noch an Frau Buchendorf und Mischke. In den alten Zeitungen hatte ich über den Fall nichts gefunden. Am Auto war alles in Ordnung. Ich weiß gar nicht, ob ich hätte kommen sollen. Vielleicht bilde ich mir nur was ein. Trinken Sie einen Kaffee? Seit Tagen trinke ich nur noch Kaffee. Es war reiner Zufall, dass ich Ihre Nachricht an einem Nachmittag Mitte September rechtzeitig vorfand. Frau Buchendorf hatte mir auf Band gesprochen, dass sie mich nach der Arbeit noch in meinem Büro treffen wollte. Verstehen Sie was von Mord? Mord? Ja, ich habe an Mordfällen gearbeitet. Peter ist tot. Peter Mischke. Mein Gott. Es war ein Unfall, sagen Sie, aber ich kann es einfach nicht glauben. Mir war flau. Ich hatte im Sommer auf dem Tennisplatz ein Stück von Mischkis Lebendigkeit zerstört. Und jetzt war er tot. Warum kam sie ausgerechnet zu mir? Sie haben ihn nur das eine Mal beim Tennisspielen erlebt und da hat er ganz schön wild gespielt. Und es stimmt, er war auch ein wilder Fahrer, aber er hatte nie einen Unfall und fuhr immer so sicher und konzentriert. Dazu passt nicht, was jetzt passiert sein soll. Also wusste sie nichts von dem Treffen von mir und Mischke. Anscheinend hatte er nichts erzählt und auch Firner hatte nichts durchblicken lassen. Was sollte ich davon halten? Warum meinen Sie, dass es kein Unfall war? Kennen Sie die Eisenbahnbrücke zwischen Eppelheim und Wieblingen? Da ist es passiert. Vor 2 Wochen. Nach dem Polizeibericht ist Peters Wagen ins Schleudern geraten, durchbrach das Geländer und stürzte auf die Gleise. Er war auf der Stelle tot. Entschuldigen Sie. Er ist die Strecke jeden Donnerstag gefahren. Er probte mit seiner Band in Wieblingen. Die Strecke über die Brücke ist fast schnurgerade. Die Fahrbahn war trocken und die Sicht war gut. Getrunken hatte er auch nichts an dem Abend. Gibt es Zeugen? Die Polizei hat keine ermittelt. Es war auch spät, gegen 23 Uhr. Wurde das Auto technisch untersucht? Die Polizei sagt, am Auto war alles in Ordnung. Gibt es noch andere Gründe, warum Sie an der Unfallversion zweifeln? In den letzten Wochen habe ich ihn oft nicht wiedererkannt. Er war missmutig, abweisend, in sich gekehrt. Manchmal dachte ich, er hätte eine andere, aber dann hing er wieder mit einer solchen Innigkeit an mir. Ich war ratlos. Als ich einmal besonders eifersüchtig war, bin ich... Sie denken vielleicht, ich bin hysterisch, aber was an dem Nachmittag passiert ist... Ja, erzählen Sie. Ich bin ihm nachgefahren. Zum Ehrenfriedhof. Sie kennen doch diesen großen Sandsteinblock. Da ist er hin. Ich hatte keine Ahnung, warum. Ich habe mich hinter den Bäumen versteckt. Dann tauchten plötzlich zwei Männer auf. Der eine hat ihn von hinten gepackt und festgehalten. Der andere boxte ihm in den Magen. Peter hat keine Anstalten gemacht, sich zu wehren. Vielleicht war er genauso gelähmt wie ich. Bevor sie wegliefen, hat der Schläger ihm noch die Brille weggenommen und sie zertreten. Es ging alles so schnell. Er hat mir nie erzählt, was das Ganze zu bedeuten hatte. Nein, ich glaube nicht, dass Sie hysterisch sind. Was Sie da erzählen, klingt nach der Arbeit von Profis. Von Kommissar Herzog bekam ich eine Kopie des Polizeiberichts. Der Unfallhergang war unklar geblieben. Die Bremsspuren ergaben, dass Mischke zugleich gebremst und das Steuer nach links gerissen hatte. Es gab keine Anhaltspunkte, warum. Nichts deutete darauf hin, dass ein anderes Fahrzeug beteiligt war. Keine Glassplitter, keine Lackspuren, keine weitere Bremsspur. Sind Sie Verwandtschaft? Sie sehen ja, dass an dem Auto nichts mehr dran ist. Der Karren taugt nur noch zum Verschrotten. Mischkis Auto stand bei einem Abschleppunternehmen außerhalb der Stadt. Der Arbeiter, der mir das Wrack zeigte, guckte so auffällig verstohlen auf die Stereoanlage, dass ich aufmerksam wurde. Sie war völlig intakt und eine Kassette steckte noch darin. Ich nehme Ihnen die Anlage schon nicht raus. Aber kann ich mir das Auto jetzt allein anschauen? Was ich entdeckte, war vielleicht unbedeutend, aber im Polizeibericht stand nichts davon. Auf dem rechten Scheinwerfer befand sich ein schwarzes Kreuz aus Klebeband. Den Sinn konnte ich mir nicht erklären. Und dann war da noch etwas auf der unversehrten rechten Seite. Kleine rote Flecken, die nach Blut aussahen. Wie waren die wohl dahin gekommen? Hatte man Mischke auf dieser Seite aus dem Wagen gezogen? Hatte Mischke überhaupt geblutet? Ich wollte der Sache nachgehen. Also kratzte ich mit meinem Schweizer Messer dort, wo die Flecken waren, ein bisschen Lack ab. Bevor ich ging, nahm ich noch die Kassette aus der Anlage und steckte sie ein. Ende gut, alles gut. Grüß Sie, Herr Selb. Was steht an? Wie ist der Fall Mischke damals weitergegangen? Wir sind Ihrem Rat gefolgt und haben die Emissionsdatenaufzeichnung von unserem System abgekoppelt. Und was haben Sie mit Mischke gemacht? Er hatte uns eine Menge zu sagen über die Systemzusammenhänge, Einbruchstellen und Sicherungsmöglichkeiten. Ein fähiger Mann. Die Polizei haben Sie nicht eingeschaltet? Das erschien uns letztlich nicht opportun. Von der Polizei geht es an die Presse. Auf diese Art Publicity legen wir keinen Wert. Und der Schaden? Den haben wir in Kauf genommen. Auch wenn 3 Millionen kein Pappenstiel sind. 3 Millionen? Dann mussten Sie gute Gründe haben. Unerwünschte Publicity kann manchmal mehr schaden, Herr Selb. Also Ende gut, alles gut. Das so zu formulieren wäre zynisch, nachdem zu erfahren war, dass Mischke Opfer eines Autounfalls geworden ist. Aber Sie haben recht, für das Werk hat die Sache, alles in allem, ein gutes Ende genommen. Ein Blut für alle Tage. Hallo? Ich hoffe, ich störe dich. Ach, exakt, du komischer Schnüffler. Du, hier geht die Post ab. Eine indonesische Schwesternhelferin. Wahnsinn, sag ich dir. Sie hat ihre Freundin mitgebracht. Willst du nicht dazustoßen? Für Philipp gab es nur noch eine Sache, die Spaß machte. Besonders seit er Mitte 50 war und seine Bandscheiben spürte. Als Chefchirurg in den städtischen Krankenanstalten kannte er genug junge Schwestern, die für ihn schwärmten. Seine Freunde mussten sich dann immer die Geschichten anhören. Aber dafür konnte ich ihn um ausgefallene Dinge bitten, die er diskret und zuverlässig behandelte. Ja, es war Blut auf dem Lack. Blutgruppe 0, Rhesusfaktor negativ. Ein Blut für alle Tage sozusagen. Alter der Probe, zwischen 2 und 3 Wochen. Sonst noch was? Kennst du jemand bei der Gerichtsmedizin in Heidelberg? Ich brauche die Blutgruppe von einem Peter Mischke, der dort obduziert wurde. Entschuldige, ich bin hier voll... Das bin hier voll in Anspruch genommen. Können wir das nicht morgen besprechen? Soldat an der Rechtsfront. Sie müssen nicht hierbleiben, Frau Buchendorf. Wir können uns nachher im Café treffen. Danke. Ich schaffe das schon. Ich hatte sie gebeten, mir die Wohnung von Mischke zu zeigen. Dass ich den Weg dorthin kannte, merkte sie nicht. Ich wusste zwar nicht, was ich suchte, aber vielleicht hatte ich Glück. Stöße von Computer ausdrucken. Aber kein Computer. Hatte er keinen? Nein. Er hat allerhand private Sachen auf der Anlage im Rechenzentrum gehabt. Hier hat er die Sachen nur abgelegt. In den Ordnern, dort im Regal. Leitsordner mit Rechnungen, Zeugnissen und Urkunden, Steuerbelegen und schwerverständlichen Computerdingen. Und einer mit der Aufschrift Reference Chart Webs, RCW. Die fettgeschriebenen Großbuchstaben machten mich aufmerksam. Haben Sie etwas gefunden? Ja, einen ganzen Ordner mit Festschriften und Zeitungsartikeln über die RCW. Es sieht so aus, als hätte Mischke Material über den Konzern gesammelt. Wissen Sie etwas darüber? Von dem Ordner wusste ich nichts. Aber Peter hat sich in der letzten Zeit bei mir nach allem Möglichen erkundigt. Er hat mir etwas erzählt von jüdischen Zwangsarbeitern während der Nazizeit, dass der Konzern jüdische Chemiker und Wissenschaftler aus den Lagern bei sich beschäftigt hat. Es gab da einen Artikel in einer Festschrift, den ich ihm kopieren sollte. Und warum er sich dafür interessiert, hat er nicht gesagt? Er wollte nicht darüber sprechen. Und ich habe ihn auch nicht gedrängt. Das Reden war am Schluss oft so schwierig. Ich kann den Ordner doch mitnehmen. Frau Buchendorf brachte mich nach Hause. Ich hätte sie gern zum Essen eingeladen, aber ich traute mich nicht. Irgendwie fühlte ich mich schuldig an Mischkis Tod. Und meine Schwärmerei für sie war mir peinlich. Sie waren doch Staatsanwalt, Herr Selb. Warum haben Sie eigentlich aufgehört? Auf diese Frage war ich jetzt nicht gefasst. Oh, ich wollte Sie nicht in Verlegenheit bringen. Es fällt mir immer noch schwer, darüber zu sprechen. Aber Sie haben schon recht mit Ihrer Frage. Gleich nach Kriegsende wollte man mich nicht mehr. Ich war überzeugter Nationalsozialist gewesen, aktives Parteimitglied und ein harter Staatsanwalt, der auch Todesstrafen gefordert und durchgesetzt hat. Es waren spektakuläre Prozesse dabei. Ich glaubte an die Sache und verstand mich als Soldat an der Rechtsfront, nachdem ich gleich zu Beginn des Krieges verwundet wurde. Jetzt haben Sie mich überrascht. Aus heutiger Sicht kann man sich schwer vorstellen, wie man überhaupt an den Nationalsozialismus glauben konnte. Aber es war so. Und ich musste es mir nach 1945 eingestehen. Damit war für mich mein Kapitel als Staatsanwalt abgeschlossen. Es widerte mich an, wie die Kollegen sich benahmen, als zur Zeit der Währungsreform auch belastete Leute wieder eingestellt wurden. Anstelle von Schuld hatten sie nur das Gefühl, man habe ihnen mit der Entlassung Unrecht angetan und die Wiedereinstellung sei eine Art Wiedergutmachung. Das klingt mehr nach Ästhetik als nach Moral. Ja, ich sehe den Unterschied immer weniger. Lange ratlos. Arbeiten und essen nix gut. Macken Magen kaputt. Wir immer arbeiten, wir Deutsche. Nix deutsche Vita. Im Ordner von Mischke fand ich den Festschriftartikel, von dem Frau Buchendorf gesprochen hatte. Unter dem Titel »Die 12 dunklen Jahre« ging es kurz um die Zwangsarbeit jüdischer Chemiker. Es hieß, dass sie nach dem Krieg großzügig abgefunden worden seien und sich dadurch das Leiden in den Konzentrationslagern verringert habe. Ausführlich wurde der Sabotageprozess gegen den späteren Generaldirektor Thüberg und seinen Mitarbeiter Domke geschildert. Ich konnte mich noch gut daran erinnern und überflog den Artikel. Dann fand ich eine Anzeige, die Mischke im Mannheimer Morgen aufgegeben hatte. Er gab sich darin als Historiker aus, der ehemalige Angestellte und Arbeiter der RCW suchte, die zur Zeit vor 1948 Auskunft geben konnten. 11 Zuschriften, davon eine aus Zürich. Aber im ganzen Ordner kein Hinweis, was Mischke mit dem Material im Sinn hatte. Ich ging nach Hause und war nicht schlauer. Hallo, Herr Detektiv. Wie wär's mit einer Partie Tennis morgen? Oder ist dein Selbstbewusstsein zu stark angekratzt von unserer Niederlage neulich? Mischke ist tot. Und ich soll jetzt den Fall aufklären. Der sympathische junge Mann? Das tut mir leid. Sag mal, was fällt dir als erstes zu RCW ein? Ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Eine Menge. RCW heißt für mich Antibabypillen, vergiftete Luft und vergiftetes Wasser. Macht Korten. Wieso Korten? Korten kam mal ein halbes Jahr mit seinen Rückenproblemen zu mir. Bei den Massagen erzählte er immer von sich und seiner Arbeit. Und einmal hat er gesagt, verwerflich ist nicht, Leute auszunutzen. Es ist nur taktlos, sie das merken zu lassen. Das hat mich lange beschäftigt. Warum hast du mir das nie erzählt? Ich weiß nicht. Vielleicht, weil er dein Freund ist. Selb, unser Seelchen. Immer wieder war es mir in der Ägäis durch den Kopf gegangen und kalt den Rücken hinuntergefahren. Verschüttete Erinnerungen waren hochgekommen und hatten sich als Träume in den Schlaf gedrängt. Albträume, aus denen ich schweißgebadet aufwachte. Gerd, bist du noch dran? Was ist denn? Schon gut. Nach Tennis ist mir im Augenblick nicht. Aber wir können uns ja zum Essen treffen. Um 19 Uhr bei mir? Ich mache uns Tafelspitz. Ich fühlte mich plötzlich alt, sehr alt. Also machte ich mir einen Rheumatee, rein vorbeugend. Dann rief ich bei den Leuten an, die sich auf Mischkis Inserat gemeldet hatten. Aber es kam nichts dabei heraus. Mischke hatte den meisten mitgeteilt, dass ihre Zeugnisse für das Forschungsprojekt nicht relevant seien. Den anderen hatte er abgesagt, weil sie erst nach 45 beim Konzern angefangen hatten. Es war nur noch eine Frage der Vollständigkeit, dass ich an Vera Müller in Zürich schrieb. Dann riss mich ein Anruf von Frau Buchendorf aus meiner Ratlosigkeit. Ich bin in einer Telefonzelle, vor den Traber Pilzstuben. Eben ist ein Kerl reingegangen, der aussieht wie einer von den beiden Schlägern vom Ehrenfriedhof. Können Sie gleich kommen? Wenn er wieder wegfährt, fahre ich ihm nach und rufe dann nochmal an. Mein Gott, Mädchen, machen Sie keinen Quatsch. Ich komme sofort. Zweiter Teil. Fred hat Geburtstag. Auf dem Weg zu den Prager Pilzstuben musste ich an Peter Mischke denken und fühlte mich wieder einmal schuldig. Erst wenige Wochen war es her, dass ich ihn überführt hatte. Und jetzt war er tot. Es war mir schwer gefallen damals. Ich mochte ihn. Seinen frechen Witz, seine frische, lebenslustige Art, seinen Schalk. Irgendwie imponierte mir sogar seine Tat. Zugegeben, harmlos war es nicht, ins Computersystem der Rheinischen Chemiewerke einzubrechen. Und das Werk hatte auch einigen Schaden dadurch. Aber er war kein Industriespion oder Verbrecher im großen Stil. Frau Buchendorf seiner Freundin via Computer das Gehalt zu erhöhen oder 100.000 indische Rhesusäffchen zu bestellen, das waren eher Schelmenstreiche. Die Schelmenstreiche eines Mannes, der die schöne Aufgabe hatte, die Emissionsdaten der Industrie zu überwachen. Wie hatte Korten mich damals genannt, als ich ihn gebeten hatte, nachsichtig mit Mischke umzugehen? Unser Seelchen, Generaldirektor Korten, mein alter Freund. Dann kam ich aus dem Urlaub zurück und erfuhr, dass Mischke angeblich mit dem Auto verunglückt war. Ich konnte es einfach nicht glauben. Da waren diese Blutspritzer am Auto. Das merkwürdige Kreuz auf dem Scheinwerfer und die Schlägerei am Ehrenfriedhof, die Frau Buchendorf beobachtet hatte. Ob der Kerl in der Pilzstube wirklich einer von den Schlägern war? Das ist Fred. Er hat heute Geburtstag. Gratuliere, Fred. Ich habe auch schon mein Geburtstagsgeschenk gehört. Die Judith, die hat einen tollen Arsch. Na. Was machst du beruflich? Import und Export. Und selbst? In der Sicherheitsbranche. Objekt- und Personenschutz. Ein Fundskerl wie dich könnte ich brauchen. So. Sicherheit. Ich suche Leute für einen großen Auftrag. Da steckt eine Menge drin. Ist das nicht ein paar Nummern zu groß für dich, Opa? Er tippte mir mit seinem wulstigen Zeigefinger auf die Brust. Ich packte den Finger und bog ihn mit aller Kraft nach unten. Dabei guckte ich ihm treuherzig in die Augen. Wie alt bist du geworden, Fred? Ich glaube, du bist doch nicht der Richtige für mich. Mach nichts, komm. Ich gebe dir einen aus. Gut. Trink mal noch einen Pilz. Das war die Ouvertüre für den Schlag, der mich links am Brustkorb traf. Aber schon hatte ich mein Knie zwischen seine Beine gerammt. Er krümmte sich die Hände an den Hoden. Ich griff nach seinem Glas und schüttete es ihm über den Kopf. Prost, Fred. Bei mir im Lokal wird nicht geraucht. Aber wir haben doch nur miteinander gescherzt, gell, Fred? Ja. Bin gleich wieder da. Ich bin sicher, dass er dabei war am Ehrenfriedhof. Ist alles in Ordnung? Er hat mir zwar die Rippen gebrochen, aber wenn Sie künftig einfach Gerd zu mir sagen, dann komme ich drüber weg. Ich finde, du nützt die Situation aus, aber ich will mal nicht so sein. Tut mir leid, dass ich ausfällig geworden bin. Für dein Alter bist du nicht schlecht beieinander. Ja, manchmal geht mir einfach der Gaul durch. Bei deiner großen Geschichte ist da was für mich drin. Hab auch schon Sicherheitssachen gemacht, sogar für ein großes Werk hier. Ach, das musst du mir genau erzählen. Nicht an meinem Geburtstag. Danke für den Tee. So ein Würstchen, was der mir damals für Angst gemacht hat auf dem Ehrenfriedhof. Hast du eine Ahnung, welches Werk er meint? Ich vermute die RCW. Wieso? Was haben die mit Peter zu tun? Ich muss dir etwas sagen. Ich habe schon mal in Sachen Mischki ermittelt. Gegen ihn. Was? Er war es, der ins RCW-System eingebrochen ist. Und ich habe ihn überführt. Sie unterbrach mich nicht, als ich ihr alles erzählte. Aber ihr Blick war vorwurfsvoll. Ich habe meine Arbeit getan und es ist mir nicht leicht gefallen. Ich mochte Mischki. Ja und? Warum dann die große Beichte? Willst du doch eine Absolution von mir? Du bist meine Auftraggeberin und ich habe gern klare Verhältnisse. Ich weiß, ich hätte dir das gleich sagen sollen, aber es war mir nicht möglich. Ich will deine feigen Gründe gar nicht hören. Danke für den Tee. Und vergiss den Fall. Die fahren sonst nicht bei uns rum. Ich wollte den Fall nicht vergessen. Und konnte es auch nicht. Ich fuhr nochmal zu der Eisenbahnbrücke, auf der Mischki zu Tode gekommen war. In Sichtweite lag der alte Bahnhof mit der Gaststätte. Vielleicht konnte sich dort jemand an die Nacht erinnern. Also wir lagen damals schon im Bett. Und dann hat es plötzlich diesen Schlag getan. Und kurz darauf noch einen. Ich habe zu meinem Mann gesagt, wenn da mal nichts passiert ist. Er stand gleich auf und nahm die Gaspistole, weil bei uns doch immer in die Automaten eingebrochen wird. Aber es war oben, an der Brücke. Und bis er dort war, war auch schon die Polizei da. Ihre Tochter hat nichts mitgekriegt? Die kriegt gar nichts mit. Guckt nur jeder Hose nach. Ich muss jetzt wieder in die Küche. Warten Sie! Sie wollen doch was über den Unfall wissen. Ist ein 100er für mich drin? Es kommt drauf an, was du mir zu sagen hast. 50 gleich, davor fange ich nicht zu reden an. Na gut. Also das war so. An dem Donnerstag hat mich der Wuni nach Hause gefahren mit seinem Manta. Als wir über die Brücke kamen, stand da der Lieferwagen. Ich habe mich noch gewundert, was der da macht. Naja, dann haben der Wuni und ich... Naja, dann haben wir halt noch. Und als es geknallt hat, habe ich ihn weggeschickt, weil ich mir schon gedacht habe, dass der Vater jetzt kommt. Und da habe ich gesehen, wie der Lieferwagen wegfuhr. Wie sah er aus? Irgendwie alt und komisch. Die fahren sonst nicht bei uns rum. Aber mehr kann ich nicht sagen. Er hat ja auch kein Licht an. Auf der Heimfahrt hielt ich nach Lieferwagen Ausschau, die sonst nicht bei uns rumfahren. Wenn stimmte, was das Mädchen erzählt hat, war bei Mischkis Tod ein zweiter Wagen auf der Eisenbahnbrücke gewesen. Und davon wusste die Polizei nichts. Jetzt gab es genug Indizien, die gegen einen Unfall sprachen. Nur hatte ich keinen Auftrag mehr für den Fall. Störe ich? Ich sitze gerade an einem Abschlussbericht für dich. Es tut mir leid, wie ich gestern reagiert habe. Ich kann schon verstehen, dass du mir nicht gleich alles erzählt hast. Es fällt mir nicht leicht, den Fall jetzt abzugeben. Ich habe das Gefühl, mir etwas aus dem Herzen reißen zu müssen. Außerdem habe ich eine neue Spur. Machen Sie mir die Pferde nicht scheu. Guten Tag, Herr Selb. Oder soll ich Selk sagen? Grämlich. Mischkis Kollege beim regionalen Rechenzentrum war kaum wiederzuerkennen. Die abgewetzten Jeans hatte er gegen Flanellhose und Lederjackett eingetauscht. Und mit dem neuen Look trug er ein neues Selbstbewusstsein zur Schau. Sie wissen also Bescheid. Hat jemand von den RCW mit Ihnen über den Fall gesprochen? Was führt Sie zu uns? Okay, lassen wir das. Ich möchte mir die Dateien ansehen, die Mischke hier geführt hat. Hier gibt es keine Dateien mehr von Peter. In welchem Auftrag sind Sie eigentlich hier? Sie haben die Dateien also gelöscht. Wer hat eigentlich seine Aufgaben übernommen? Ich verstehe nicht, Herr Selb. Lassen Sie uns das Gespräch ein andermal fortsetzen. Ich muss jetzt in eine Sitzung. Grämlich war sichtlich nervös. Seine ganze Erscheinung machte mich misstrauisch. Und mein Gefühl täuschte mich nicht. Vom Kreditinformationsdienst erfuhr ich, dass er vor 2 Wochen vorzeitig 40.000 Mark zurückgezahlt hatte. Ich musste mit den Leuten vom Werkschutz sprechen. Grämlichs finanzieller Aufstieg war sicher kein Zufall. Ah, Herr Selb, habe heute schon von Ihnen gehört. Hat Grämlich Sie angerufen? Was machen Sie denn noch rum mit diesem Mischki? Ihr Fall ist doch längst abgeschlossen. Machen Sie mir die Pferde nicht scheu. Firne hat mir erzählt, dass Sie noch Ärger mit Mischki hatten. Hätte ich ihn härter anpacken sollen? Er war ziemlich renitent, als Sie ihn uns überlassen haben. Die alten Geschichten? Ja, er hat versucht, uns zu erpressen. Er wollte damit zur Presse, zur Gewerkschaft, zur Konkurrenz. Wir haben nie herausgefunden, ob er wirklich was in der Hand hat, aber er hat einen ganz schönen Wirbel gemacht. Und wie haben Sie ihm das ausgeredet, Herr Dankelmann? Das Problem hat sich ja von allein gelöst. Und jetzt lassen Sie die Finger von der Geschichte. Mit meinen taktischen Fragen hatte ich mehr erfahren, als ich mir vorstellen konnte. Ich verstand jetzt, was der Ordner war, den ich in Mischkis Wohnung gefunden hatte. Die Sammlung dessen, was er gegen die RCW aufzubieten hatte. Eine klägliche Sammlung. Die Beschäftigung jüdischer Zwangsarbeiter ist ein dunkles Kapitel in der Geschichte des Werks. Aber was konnte er mit Zeitungsberichten und Festschriftartikeln schon erreichen? Oder verhindern? Sollte er vielleicht für die RCW die Rolle spielen, die dann Grämlich übernommen hat? Wir gehen nicht zur Polizei und Sie sorgen dafür, dass unsere Emissionsdaten immer sauber bleiben? Aber einen Mord machte das auch nicht plausibel. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich weiß schon, die kleine Indonesierin. Ach Quatsch. Also dieser Mischki hat der Blutgruppe AB. Ist ziemlich selten. Dann können also die Blutspritzer auf seinem Auto nicht von ihm sein. Klingt logisch, Herr Detektiv. Hast du am Sonntag schon was vor? Ich möchte dir mein neues Boot zeigen. Ich hatte einen Kameraden. War ein ordentlicher Spieler, der Schmalz. Und man konnte sich auf ihn verlassen. Er hat kein Training ausgelassen. Bei meinem Besuch im Werk hatte ich von dem plötzlichen Tod des alten Schmalz gehört. Auf der Beerdigung spielte das RCW-Orchester »Ich hatte einen Kameraden« und ein persönlicher Abschiedsgruß von Korten wurde verlesen. »Der Werkschutz war sein Leben«, hieß es darin. Beim Leichenkaffee und Kuchen saß ich neben dem Vorsitzenden des RCW-Schachclubs. Wir treffen uns jeden Donnerstag. Und das schon seit über 10 Jahren. Vor 3 Wochen war es das erste Mal, dass er nicht gekommen ist. Und da habe ich mir gleich gedacht, dass was nicht stimmt mit ihm. Aber sein Hirnschlag war doch erst vor 4 Tagen. Ja, das habe ich auch gehört. Aber mir kommt das merkwürdig vor. Warum war er dann nicht beim Training, sondern in seiner alten Werkstatt? Und an dem Abend hat er sich verletzt, das hat mir seine Frau erzählt. Was ist das für eine Werkstatt? Die auf dem RCW-Gelände, im alten Hangar am Rhein. Was er da gemacht hat, weiß ich auch nicht. Er hat nie was erzählt, war immer so verschlossen, der alte Schmalz. Der Chef sagt mir nichts. Hallo, Gerhard? Ich wollte noch mal fragen wegen deinem Auftrag. Hast du schon jemand? Noch nichts Endgültiges. Aber wenn du Interesse hast, musst du gleich in meinem Büro vorbeikommen. Okay, in einer halben Stunde bin ich da. Fred kam fröhlich und zutraulich. Ich schlug sofort zu. Es war hinterhältig, aber in meinem Alter kann ich mir keine Fairness leisten. Als er mit seiner Rechten einen Gegenschlag versuchte, drehte ich ihm den Arm auf den Rücken. Ja, halt, halt, du tust mir weh, was soll denn das? Du hast im August einen Kerl auf dem Ehrenfriedhof zusammengeschlagen. Wer hat dir den Auftrag gegeben? Na, ich weiß nicht genau, der Chef sagt mir doch nichts. Wie ist sein Name? Keine Ahnung, wir nennen ihn nur Hans. Der kriegt die Aufträge und wir machen die Arbeit. Und die Sache auf dem Ehrenfriedhof? Ich weiß nur, dass der Auftrag von einem Chemiewerk kam. Und für die Chemie hast du den Kerl ein paar Wochen später umgebracht. Du bist wahnsinnig, ich hab doch niemanden umgebracht. Wir haben den Kerl ein bisschen aufgemischt, weiter nichts. Ich schwör's dir, hör auf, du kugelst mir den Arm aus. Ich glaubte ihm und ließ ihn gehen. Jetzt wusste ich wenigstens mit Sicherheit, dass die RCW für die Schlägerei verantwortlich waren. Aber von da bis zum Mord ist ein gewaltiger Schritt. Und mir fehlte nicht nur der Mörder, sondern auch das Motiv. Was meinen Sie? Wem nützt Mischkis Tod? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Sie lügen schlecht. Ich werde Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Es war einmal ein großes Chemiewerk und ein regionales Rechenzentrum, das dem Chemiewerk auf die Finger schauen sollte, was dem Werk gar nicht gefiel. Also versucht es, einen der beiden Leute, die für die Kontrolle zuständig sind, zu kaufen. Wenig später ist der eine tot und der andere zahlt seinen Kredit zurück. Wollen Sie wissen, wie hoch der Kredit war? Das ist ungeheuerlich, eine solche Unterstellung. 40.000 Mark. Sie wollen mir doch jetzt nichts von einer Erbschaft erzählen. Das ist... Ich warne Sie, Herr Grämlich. Ich habe noch andere Informationen, um Sie zu überführen. Wenn ich Sie nicht ruinieren soll, dann spielen Sie besser mit. Was wollen Sie von mir? Wer hat Sie angeworben? Und wann war das? Nach Mischkis Tod kam dieser Dankelmann zu mir, der Chef vom Werkschutz. Ich sollte in Zukunft die Werte manipulieren. Dafür habe ich das Geld bekommen. Ich war bescheuert, gleich damit auf die Bank zu gehen. Ich wollte Zinsen sparen. Haben die das Gleiche mit Mischki versucht? Ja, sie haben ihn unter Druck gesetzt. Sie wollten die Kooperation, für die Sie mich jetzt zahlen, umsonst haben. Und dafür die Sache mit seinen Einbrüchen auf sich beruhen lassen. Und sein Unfall? Über seinen Tod waren die Werkschutzleute eher unzufrieden. Weil sie dann zahlen mussten, eben mich. Mehr weiß ich darüber nicht. Ja, das genügt fürs Erste. An Ihrer Stelle würde ich unser Gespräch vertraulich behandeln. Sonst sind Sie für die RCW wertlos und sind Ihren feinen Job los. Ja, aber ist Ihnen denn egal, was mit der Emissionskontrolle ist? Werden Sie mich nicht anzeigen? Mal sehen. Ei, ei, Sir. Na, wie steht's mit der Liebe? Fällt dir nicht mal was anderes ein? Du spielst also immer noch den einsamen Gesetzeshüter. Es gibt da eine Frau, die mir gefallen würde. Aber das ist schwierig, weil Mischki ihr Freund war. Was ist daran schwierig? Ich kann mich doch nicht an eine trauernde Witwe heranmachen. Noch dazu, wo ich rauskriegen soll, ob er umgebracht wurde. Hast du Schiss, dass sie dir einen Korb gibt? Philipps Gerede ging mir auf die Nerven. Ich überredete ihn zu einer nächtlichen Bootsfahrt. Als wir rheinaufwärts am Gelände der RCW vorbeikamen, hatte ich plötzlich eine Eingebung. Fahr mal rechts ran. Du meinst, ich soll anlegen? Warum denn das? Ich möchte mir was ansehen. Eine halbe Stunde, länger dauert es nicht. Genau genommen ist das Einbruch. Aber du wirst ja wissen, was du machst. Hast du eine Taschenlampe und eine Brechstange für mich? Ei, ei, Sir! Wir fuhren an der Kähmauer entlang bis zu einer Leiter, die in die Wand eingelassen war. Schnell lief ich parallel zum Rheinufer bis zum alten Werk. Das Areal war offensichtlich für den Abbruch vorgesehen. Nur ein einziger Backsteinbau war noch in gutem Zustand. Das musste die Werkstatt von Schmalz sein. Wer sind Sie? Haben Sie einen Ausweis? Gerhard Selb, Privatdetektiv. Was machen Sie hier? Wenn ich Ihnen das sagen müsste, bräuchte ich keinen Sonderausweis. Normalerweise werden wir verständigt in so einem Fall. Kollege, lassen Sie mich meinen Job zu Ende bringen und tun Sie Ihren. Will Dankemann morgen gerne sagen, dass man sich auf Sie verlassen kann. Ich hoffe nur, dass alles seine Ordnung hat. Auf Wiedersehen, Herr Selb. Wiedersehen. Ich wartete, bis er um die Ecke verschwunden war. Dann versuchte ich es mit dem Scheckkartentrick. Es klappte. Und es lohnte sich. Der Lieferwagen. Die Tür war unverschlossen. Der Schlüssel steckte noch im Zündschloss. Auf dem Beifahrersitz lag ein blutverschmierter Lappen. Als ich den Zündschlüssel abziehen wollte, berührte ich am Armaturenbrett einen Kippschalter. Ein Elektromotor surrte. Und durch den Seitenspiegel sah ich die Hecktüren aufgehen. Ich ging nach hinten. Ich hatte mich von meinem eigenen Spiegelbild erschrocken. Die hintere Front des Lieferwagens war mit spiegelnder Folie bedeckt. Jetzt wusste ich, was mit Mischke auf der Brücke passiert war. Dann musste ich los. Mein Schrei hatte den Werkschutzmann alarmiert. Halt! Stehen bleiben! Bleiben Sie stehen! Fass, Fass, Fass! Das Wasser war eiskalt. Nachdem Philipp mich herausgezogen hatte, saß ich zitternd unter Deck. Kannst du untersuchen, was das für Blut ist? Ich glaub's zwar zu wissen. Blutgruppe 0, Rhesusfaktor negativ, aber sicher ist sicher. Wegen dieses nassen Lappens die ganze Aufregung. Mein lieber Schwan, du hast mir einen schönen Schreck eingejagt. Ohne dich wäre ich abgesoffen, du blöder Schürzenjäger. Was hattest du eigentlich dort verloren? Verloren nichts, aber gefunden einiges. Die Mordwaffe und wahrscheinlich auch den Mörder. Ein Lieferwagen, bei dem die Hecktüren mit Spiegelfolie überzogen sind. Mit Spiegelfolie? Wieso? Na, deswegen hat Mischke so plötzlich das Steuer zur Seite gerissen. Er hat geglaubt, dass ihm auf seiner Spur ein Wagen entgegenkommt. Deshalb auch das Kreuz auf Mischkis Scheinwerfer. Der alte Schmalz hat es angebracht, um sicher zu sein, dass er das richtige Auto erwischt. Wirklich raffiniert. Aber wenn das so einfach war, deinen Mischke von der Brücke zu jagen, warum hat sich dann der Mörder verletzt? Die Frau am alten Bahnhof hat zwei Schläge gehört, kurz hintereinander. Sicher war Mischkis Wagen im Geländer hängen geblieben. Da hat Schmalz ihn mit großer Anstrengung aus dem Gleichgewicht gebracht, damit der Wagen auf den Bahndamm stürzt. Dabei die Verletzung, an der er später gestorben ist. Dann hast du ja deinen Fall gelöst. Ja, schön wär's. Mir fehlt das Motiv. Tee in der Loggia. Nach durchfieberter Nacht rief ich Babs an. Sie kam und machte mir heiße Umschläge, kochte Rinderbrühe, besorgte Aspirin und fütterte Turbo. Philipp rief an und bestätigte die Blutgruppe 0 und den negativen Rhesusfaktor. Ich schlief fast den ganzen Tag und träumte von Verfolgungsjagden mit hechelnden Schäferhunden. Gegen Abend ging es mir besser. Was sollte ich jetzt machen? Zur Polizei gehen? Sicher waren inzwischen alle Spuren beseitigt, der Lieferwagen verschwunden. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die RCW damit wartete. Und was hatte ich dann noch für Beweise? Einen alten blutigen Lappen und eine aberwitzige Geschichte. Mein lieber Selb, was hältst du von einem Tee in der Loggia morgen Nachmittag? Du hast einigen Wirbel bei uns gemacht. Deine Kondition, alle Achtung. Dass Korten Bescheid wusste, überraschte mich nicht. Aber dass er persönlich zum Hörer griff, um mich einzuladen, war ungewöhnlich. Ich bin sicher, dass du einen guten Grund hattest, unseren Werkschutz so zu erschrecken. Wenn es dir nichts ausmacht, wüsste ich ihn gerne, diesen Grund. Wie gut kanntest du den alten Schmalz? Du hast dem Schuppen doch nicht nach der Antwort auf diese Frage gesucht. Aber gut, er war lange bei uns und ich kannte ihn besser und mochte ihn lieber als alle anderen Werkschützer. Schmalz hat Mischke umgebracht. Und in seiner Werkstatt habe ich den Beweis dafür gefunden. Das Mordwerkzeug. Der alte Schmalz? Der konnte doch keiner Fliege was zuleide tun. Was redest du dir ein, mein lieber Selb? Korten hörte interessiert zu und wirkte betroffen, als ich ihm von dem Lieferwagen berichtete. Warum hast du mich nicht gleich angerufen? Dann hätten wir alles sicherstellen können. Jetzt ist es zu spät. Gestern wurde der ganze Gebäudekomplex abgerissen. Ach. Es stand schon lange an. Ich habe vor einigen Wochen persönlich mit Schmalz darüber gesprochen, um es ihm möglichst schonend beizubringen. Du warst bei Schmalz? Ich habe ihn kommen lassen. Er hat mich immer an die alten Zeiten erinnert. Du weißt ja, wie sentimental ich bin. Und was ist aus dem Lieferwagen geworden? Keine Ahnung. Wahrscheinlich zu verschrotten. War doch ein uraltes Ding. Wo siehst du eigentlich das Motiv für die Tat? Ich dachte, das könntest du mir sagen. Wie kommst du darauf? Dass Schmalz persönlich keinen Grund hatte, Mischki umzubringen, versteht sich. Aber das Werk hatte ja nun einigen Ärger mit ihm und hat ihn unter Druck gesetzt. Ihr habt ihn sogar zusammenschlagen lassen. Meine Leute sind manchmal etwas übereifrig. Aber trotzdem, das erklärt doch keinen Mord. Es sei denn, Schmalz hat da etwas ganz falsch verstanden. Womöglich hat er gemeint, sich zum Retter des Werks aufschwingen zu müssen. Was könnte er denn so folgenschwer missverstanden haben? Vielleicht hat ja einer der Werkschutzleute ihn regelrecht scharf gemacht. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Der Gedanke ist mir unerträglich, dass mein alter Schmalz auf diese Weise missbraucht wurde. Was ist denn in dich gefahren? Ich denke, verwerflich ist gar nicht, Leute zu missbrauchen, nur taktlos sie es merken zu lassen. Lass uns sachlich bleiben. Was meinst du? Sollen wir die Polizei einschalten? Mord ist keine Lappalie. Es ist immer unangenehm, die Polizei im Werk zu haben. Aber das ist es nicht. Mich dauert die Familie Schmalz. Und zu sühnen ist doch nichts mehr. Schmalz hat mit dem Leben bezahlt. Warum fragst du mich dann? Die Wiedergutmachung beschäftigt mich noch. Weißt du, ob Mischki jemand hinterlässt, dem man eine Freude machen kann? Wärst du bereit, dich darum zu kümmern? Ich habe genug ermittelt im Fall Mischki. Wenn es dir ernst damit ist, kann das auch Frau Schlemihl in Erfahrung bringen. Immer bist du so empfindlich. Du hast großartige Arbeit geleistet. Ich bin dir dankbar, dass du alles ans Licht gebracht hast. Schick mir eine Rechnung. Ich möchte deine Bemühungen gern bezahlen. Ach, und vergiss nicht, den Sonderausweis abzugeben. Ein größenwahnsinniger Irgendwer. Es ist so absurd. Ich dachte, die Wahrheit würde mir helfen, aber ich fühle mich hilfloser als zuvor. Mir geht es nicht anders. Das Gespräch mit Corten hat mir meine Machtlosigkeit so deutlich gezeigt und mir das Gefühl gegeben, missbraucht worden zu sein. Schickst du mir die Rechnung? Corten will die Ermittlungen zahlen. Er hat sich sogar überschwänglich bedankt. Das passt wohl zu diesem Fall. Fehlt nur noch, dass ich Chefsekretärin bei Corten werde. Mich widert das alles an. Willst du aufhören bei den RCB? Das weiß ich noch nicht. Gerhard, wir können uns doch damit nicht abfinden. Die dürfen so nicht durchkommen. Nein, sie dürfen nicht. Aber sie tun es. Zu allen Zeiten sind die Mächtigen durchgekommen. Und hier war es vielleicht nur ein größenwahnsinniger Schmalz. Aber das ist doch gerade die Macht. Dass man nicht mehr handeln muss, sondern einen größenwahnsinnigen Irgendwer findet, der das tut. Was soll ich denn tun? Ich habe nichts mehr gegen die in der Hand. Ein Meilenstein in der Rechtsprechung. Ein paar Wochen später traf ich Judith zufällig auf dem Markt wieder. Es blieb bei ein paar netten Worten. Ihre Arbeit im Werk hatte sie inzwischen gekündigt. Der Winter war dieses Jahr besonders kalt, mein Rheuma plagte mich, also ging ich kaum aus dem Haus. Anfang Dezember verkündete das Bundesverfassungsgericht die Verfassungswidrigkeit der direkten Emissionsdatenerfassung. Die FAZ feierte die Entscheidung als Meilenstein in der Rechtsprechung. Datenschutz würde endlich auch Unternehmensschutz bedeuten. Diese Entscheidung ein halbes Jahr früher, und es hätte keinen Clinch zwischen Mischki und den RCW gegeben. Dann bekam ich einen Brief von Vera Müller aus Zürich, die sich damals auf Mischkis Anzeige gemeldet hatte. Sie schrieb, dass sie sich wunderte, auf ihr erstes Schreiben keine Antwort bekommen zu haben und dass sie bereit wäre, ihre jüdische Freundin, deren Schicksal untrennbar mit den RCW verbunden sei, zu einem Gespräch zu überreden. Ich konnte es nicht lassen. Ich war wieder beim Fall Mischki. Sie sind der Deutsche. Das Haus lag in einer malerischen Landschaft, in der Nähe des Sees. Als ich klingelte, öffnete mir ein Greis. Herr Hirsch? Mein Mann ist seit 6 Jahren tot. Sie müssen sich nicht entschuldigen. Ich werde oft für einen Mann gehalten. Sie sind der Deutsche, von dem Vera mir erzählt hat. In der Wohnung roch es muffig, nach altem Körper und altem Essen. Die Frau, die mir gegenüber saß und mich musterte, war Karl. Sie wollen mit mir über Karl Weinstein reden, meinen Mann. Vera meint, es sei wichtig, dass erzählt wird, was damals gewesen ist. Aber es ist keine gute Geschichte. Mein Mann hat versucht, sie zu vergessen. Ich merkte nicht gleich, wer Karl Weinstein war. Aber als sie zu erzählen begann, erinnerte ich mich wieder. Sie konnte nicht wissen, dass seine Geschichte auch meine Vergangenheit berührte. Weinstein war bis 1933 Professor für organische Chemie in Breslau gewesen. 1941 kam er ins KZ und da forderte ihn sein ehemaliger Assistent für die Labors der RCW an. Ich glaube, Tüberg war sein Name. Mein Mann war sogar ganz zufrieden, dass er wieder arbeiten konnte. Er hatte keine Idee oder wollte keine haben, was um ihn passierte und ihm selbst bevorstand. Haben Sie die Zeit damals bei den RCW miterlebt? Ich habe Karl auf dem Transport nach Auschwitz getroffen und dann erst wieder nach dem Krieg. Jemand von der SS und ein Mann vom Werk haben ihn eines Tages gezwungen, falsch auszusagen. In einem Prozess gegen Tüberg und dessen Mitarbeiter Dunke. Es ging um Sabotage. Ein Manuskript, das er in Tübergs Schreibtisch gefunden haben sollte. Ich sah alles wieder vor mir. Sah Weinstein in seiner Häftlingskleidung, wie er damals in mein Dienstzimmer geführt wurde. Ich brachte es nicht fertig, ihr zu sagen, dass er vor mir seine Aussage gemacht hatte. Dass ich nicht der Historiker war, für den ich mich ausgab. Mein Mann hat zunächst nicht gewollt. Es war alles erfunden und Tüberg war nicht schlecht zu ihm gewesen. Aber sie zeigten ihm, dass sie ihn zertreten würden. Sie haben ihm nicht einmal das Leben versprochen. Nur, dass er noch ein bisschen weiterleben kann. Können Sie sich das vorstellen? Sind Sie sicher, dass Ihr Mann damals falsch ausgesagt hat? Ich verstehe nicht. Ich habe es Ihnen doch gesagt. Gehen Sie jetzt bitte. Gehen Sie. Ich war also damals einem Komplott aufgesessen, dem Tüberg und Domke zum Opfer fielen. Domke wurde hingerichtet und Tüberg überlebte nur, weil er unter mysteriösen Umständen fliehen konnte. Das Urteil lautete Hochverrat, weil die beiden nach der Aussage von Weinstein ein kriegswichtiges Forschungsprojekt zurückgehalten hatten, um ein rasches Ende des Krieges herbeizuführen. Und ich hatte mit meinen Fehlermittlungen das Urteil herbeigeführt. Ich hatte geplant, in Frieden mit meiner Vergangenheit zu leben. Und jetzt holte sie mich ein, mit einem Übermaß an Schuld- und Zorngefühlen. Schämt er sich nicht? Wie hat er mich denn gefunden, derselbe? Das war nicht schwer. Ich wusste, dass Sie nach dem Krieg ans Oberlandesgericht in Karlsruhe gegangen sind. Privatdetektiv ist er also geworden. Schämt er sich nicht? Er war doch ein schneidiger Staatsanwalt. Ich hatte erwartet, Sie wieder bei uns zu sehen, als das Schlimmste vorbei war. Erinnern Sie sich an die Strafsache Tüberg und Domke, Herr Beufer? Ende 1943, Anfang 1944. Ich habe damals die Anklage erhoben und Sie haben dem Gericht vorgesessen. Tüberg und Domke? Tüberg? Aber ja, zum Tode wurden Sie verurteilt. Und bei Domke wurde auch vollstreckt. Der Tüberg hat sich der Vollstreckung entzogen. Hat's ja weit gebracht, der Mann. Ein Mann von Welt. Lebt er noch? Hat das Gericht damals Signale von oben bekommen, was den Ausgang des Verfahrens angeht? Warum interessiert ihn das? Ich habe mit der Frau des damaligen Belastungszeugen Weinstein gesprochen. Sie hat mir erzählt, dass ihr Mann gezwungen wurde, falsch auszusagen. Ich möchte der Sache auf den Grund gehen. Ach, Selb. Warum lässt er die alten Geschichten nicht ruhen? Aber wenn er es für seinen Seelenfrieden wissen muss? Generaldirektor Weißmüller hat mich damals ein paar Mal angerufen. Ihm war es darum zu tun, dass der Fall vom Tisch und die RCW aus dem Gerede kamen. Vielleicht war ihm deswegen die Verurteilung der beiden recht. Es bringt eben nichts, einen Fall so gründlich vom Tisch wie eine schnelle Hinrichtung. Und sonst? Tübergs Verteidiger hatte jemanden aus dem RCW als Entlastungszeugen präsentiert, der sie im Zeugenstand um Kopf und Kragen geredet hat. Für den hat sich dann Weißmüller verwandt. Warten Sie, der Mann hat's auch weit gebracht. Richtig, Korten ist der Name, der jetzige Generaldirektor. Da haben wir die Generaldirektoren ja alle beisammen. Wie hatte ich das vergessen können? Ich selbst war damals froh gewesen, meinen Freund und Schwager nicht in das Verfahren einführen zu müssen. Denn er hatte eng mit Tüberg zusammengearbeitet. Wusste man bei Gericht damals, dass Korten und ich Schwager sind? Meine Treu, das hätte ich nicht gedacht. Da haben Sie Ihren Schwager aber schlecht beraten. Er hat sich so für Tüberg stark gemacht, dass man ihn schon verhaften wollte. Jetzt erinnerte ich mich auch wieder an ein Gespräch mit Korten. Er war empört gewesen über Staatsanwaltschaft und Polizei, wie sie einen so untadeligen Menschen und hervorragenden Chemiker verhaften konnten. Ich hatte damals etwas kleinlaut von der Gerechtigkeit deutscher Gerichte gesprochen und dass eine Verhaftung noch lange keine Verurteilung sei. Was ermittelst du jetzt eigentlich? Als ich zu Hause war, hing der Himmel über Mannheim voll Schnee. Und am nächsten Morgen kam Turbo weiß bepudert vom Balkon herein. Es wurde Weihnachten. Beim Einkaufen traf ich Judith. Ich freute mich, sie zu sehen und ging mit ihr zu Giovanni. Du siehst, der Fall Mischke hat mich nicht in Ruhe gelassen. Und er hat mich jetzt mit meiner eigenen Vergangenheit konfrontiert. Können wir die ganze Geschichte nicht an die Presse bringen? Ich finde, die RCW haben nicht wirklich bezahlt. Ganz egal, wie das mit dem alten Schmalz gelaufen ist. Irgendwie fällt das doch in ihre Verantwortung. Ich habe Mischkis Mörder im Auftrag der RCW gefunden. Zumindest haben die dafür bezahlt. Es war ein Fehler, das Geld von Korten anzunehmen, aber das ist nun mal passiert. Nimm es lieber, du würdest noch warten. Was ermittelst du jetzt eigentlich? Und warum? Ich weiß es nicht genau. Ich würde gerne mal mit Tüberg sprechen, wenn er noch lebt. Der lebt noch. Ich habe öfter Briefe und Festtagsgaben an ihn geschickt. Er wohnt in Locarno, am Lago Maggiore. Kennst du Tüberg persönlich? Ich habe ihn zum letzten Mal vor 40 Jahren gesehen. Beim 100-jährigen Jubiläum vor 2 Jahren habe ich mich um ihn gekümmert. Warum? Magst du mitkommen, wenn ich zu ihm fahre? Vielleicht kannst du auch den Kontakt herstellen. 3 Tage später saßen wir schon im Auto. Wir hatten Glück, denn sonst war Tüberg an Weihnachten auf den Bahamas. Aber jetzt freute er sich auf unseren Besuch. Wie hast du das nur angestellt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er gerne von einem nationalsozialistischen Staatsanwalt Besuch bekommt. Das habe ich ihm gar nicht gesagt. Du bist mein älterer Onkel, den ich chauffieren muss, weil er sich am Lago Maggiore einen Alterswohnsitz sucht. Ich habe nur verraten, dass er den Onkel aus den Kriegsjahren kennt. Schmeißt er mich nicht auf der Stelle raus, wenn er mich wiedererkennt? Sonst hätte er dich vielleicht gar nicht erst reingelassen. Und warum älterer Onkel und nicht älterer Freund? Das klingt nach Liebhaber. Ich denke, ich habe Tüberg als Frau gefallen und vielleicht würde er mich nicht empfangen, wenn er mich in festen Händen und die auch noch dabei wüsste. Du bist ein empfindlicher Privatdetektiv. Hinter Lörrach an die Grenze. Wir sind uns schon einmal begegnet, hat mir Ihre Nichte erzählt. Ja. Nein, lassen Sie, ich komme selbst darauf. Ich arbeite gerade an meinen Memoiren und über das Erinnern gern. Er ließ sich von Judith erzählen, warum sie nicht mehr bei den RCW arbeitete. Sie tat es mit einer Offenheit, die mich verblüffte. Tüberg äußerte sich nicht. Er hörte nur aufmerksam zu und streifte mich ab und zu mit seinen neugierigen braunen Augen. Natürlich. Als Frau Burendorfs Onkel müssen Sie nicht auch Burendorf heißen. Sie sind der pensionierte Staatsanwalt Dr. Selb. Nicht pensioniert. 1945 ausgeschieden. Ausgeschieden worden, vermute ich. Die meisten sind wiedergekommen. Das ist Onkel Gerd nicht. Und zwar, weil er nicht mehr wollte. Was haben Sie sich eigentlich damals gedacht, als Sie Domka und mich in die Pfanne gehauen haben? Ich bin froh, dass ich mit Ihnen darüber sprechen kann. Ich habe zufällig die Frau des damaligen Belastungszeugen Professor Weinstein kennengelernt. Sie hat mir anvertraut, dass seine Aussage falsch war. Jemand vom Werk und von der SS haben ihn unter Druck gesetzt. Er wurde zu der Aussage gezwungen. Was? Haben Sie eine Vermutung, wer dahinter stecken könnte? Es macht mir zu schaffen, so als Werkzeug missbraucht worden zu sein. Ich habe so etwas vermutet, immer wieder an Weißmüller gedacht, aber keine Bestätigung gefunden. Das von Weinstein wusste ich nicht. Ich war fassungslos, wie er gegen mich aussagen konnte. Nach dem Krieg wollte er mit mir Kontakt aufnehmen, aber ich war zu verletzt. Was wurde aus den Forschungen, um die es damals ging? Die hat Korten weitergeführt. Sie waren ohnehin das Ergebnis unserer gemeinsamen Arbeit. Ich meine Domke, Korten und mich. Das Ganze war unser Kind, das wir eifersüchtig gehätschelt und gehütet haben. Korten hat es mit hohem Einsatz weiterentwickelt. Die Arbeiten sind zu Recht das Fundament seines raschen Aufstiegs. Er hat es aber trotzdem nach dem Krieg als Domke-Korten-Tübeck-Verfahren schützen lassen. Wenn es Ihnen nicht ausmacht, wüsste ich gerne, wie Ihnen damals die Flucht gelungen ist. Lange Zeit habe ich darüber geschwiegen. Es war Kortens ausdrücklicher Wunsch. Korten? Ja, Korten. Er war es, der mir zur Flucht verholfen hat. In einer SS-Uniform ist er bei mir in der Zelle erschienen und hat mich hinter Lörrach an die Grenze gebracht. Es war wie eine schlechte Räuberpistole, aber es hat mein Leben gerettet. Aber warum durfte das nicht publik werden? Korten ist bescheidener, als er scheint. Außerdem passte die Aktion schlecht zum Image des Unternehmensführers. Aber zu seinem 70. Geburtstag erscheint jetzt ein Porträt in einer Wochenzeitung. Ich denke, er wird sich darüber freuen, dass ich dem Reporter, der bei mir war, alles verraten habe. Eine seltsame Geschichte. Übrigens, hätten Sie nicht Lust, für mich zu arbeiten, Frau Buchendorf? Ich suche jemanden, der mir bei meinem Buch hilft. Und Sie sind doch jetzt frei gewissermaßen. Die Zeiten sind vorbei. Ich fuhr allein nach Mannheim zurück. Judith blieb bei Tüberg, um über sein Angebot zu sprechen. Ich hatte ihr zugeraten, auch wenn es mir nicht leicht fiel. Zu Hause erwartete mich die Nachricht, dass einer meiner Skatfreunde gestorben war. Auf der Beerdigung waren nur noch wenige Leute, die ich kannte. Es kam mir vor wie ein Auszählreim. Bald wäre ich an der Reihe. Besuchen Sie auch einen lieben Menschen, Herr Selb? Tut mir leid, ich weiß nicht. Mein Name ist Schmalz. Na, wir haben uns ja nur einmal gesehen, auf der Beerdigung von meinem Mann. Ach ja, natürlich. Wie geht es Ihnen? Wohnen Sie noch im alten Werk? Nein, das wurde ja alles abgerissen. Das ist hart nach so vielen Jahren. Seit wann wussten Sie denn, dass Sie raus müssen? Schon ein halbes Jahr. Aber das hatten wir nicht glauben wollen. Und dann ging alles ganz schnell. Hat Korten denn nicht vor ein paar Wochen noch mal mit Ihrem Mann geredet? Davon hat er mir nichts erzählt. Er hat ja ein enges Verhältnis gehabt zum General. Vom Krieg her, als ihn die SS zum Werk abgestellt hat. Die SS? Er war ein guter Mann. Das Werk war seitdem sein Leben. Er hat nicht viel davon gehabt, aber das habe ich nie sagen dürfen. Ob SS-Offizier oder Werkschutz, der Kampf geht weiter, hat er immer gemeint. Was ist aus seiner Werkstatt geworden? Er hat so daran gehangen. Und jetzt haben sie einfach alles kaputt gemacht und die Autos verschrottet. Das finde ich auch nicht recht. Vielleicht hat's der Heinrich am Ende selbst so gesehen. Auf dem Totenbett hat er dem General noch was sagen wollen, wegen der Garage und den Autos. Auf der Heimfahrt wollte ich Musik hören und an nichts mehr denken müssen. Am besten Jazz gegen die düstere Stimmung. Aber ich fand die richtige Kassette nicht. Guten Tag, Herr Korten. Hier spricht Mischki. Ich warne Sie. Wenn Ihre Leute mich nicht in Ruhe lassen, fliegt Ihnen Ihre Vergangenheit um die Ohren. Ich lasse mich nicht weiter unter Druck setzen und schon gar nicht zusammenschlagen. Ich habe Sie mir intelligenter vorgestellt nach Selbstbericht. Nach Ihrem Einbruch in unser System jetzt noch der Versuch einer Erpressung. Ich habe dazu nichts zu sagen. Die Zeiten sind vorbei, Herr Korten, wo es nur einen SS-Kontakt und eine SS-Uniform brauchte, um die Leute hin und her zu schieben. In die Schweiz unter die Galgen. Ich schaltete das Gerät aus und hielt auf dem Seitenstreifen. Die Kassette aus Mischkis Auto. Ich hatte sie einfach vergessen. Alles für die Karriere. Ich konnte nicht schlafen in dieser Nacht. In meinem Kopf gingen die Gedanken wild durcheinander. Steckte also Korten hinter dem Komplott, für das ich den nützlichen Idioten abgegeben hatte? Hatte er Weinstein zur Falschaussage gezwungen? Alles für die Karriere? Auch die Befreiung von Tüberg? Aber wie konnte Mischke ihm auf die Spur kommen? Er hatte doch nie Kontakt zu Frau Hirsch, wusste also gar nichts von der Falschaussage. Was ist denn mit dir los, Gerd? Sehe ich so schlimm aus? Magst du einen Kaffee? Ich habe gerade einen aufgesetzt. Nein, danke. Ich gehe gleich wieder. Kannst du dich erinnern, ob Peter in den Wochen zwischen dem Ehrenfriedhof und seinem Tod mal 2, 3 Tage weggefahren ist? Weggefahren? Ja. Wie kommst du darauf? Weißt du, wohin? In den Süden, hat er gesagt, um zu sich zu kommen. Warum fragst du? Ich überlege mir, ob er der Reporter von der Wochenzeitung war, von dem Thüberg gesprochen hat. Zutrauen würde ich es ihm schon. Aber was sollte er dort gewollt haben? Material, das sich gegen die RCW verwenden lässt. Aber zu finden war da ja nichts, so wie Thüberg den Besuch beschrieben hat. Willst du wirklich keinen Kaffee? Es passte zusammen. Mischke hatte versucht, das hohe Lied von Anstand und Widerstand, das Thüberg gesungen hatte, gegen Korten zu verwenden. Intuitiv hatte er die Dissonanzen besser herausgehört als wir alle. Die Verbindung zur SS, die Rettung von Thüberg, nicht auch von Domke, der nicht so interessant war wie der Leiter der Forschungsgruppe. Mischke ahnte nicht, wie nahe er der Wahrheit war und wie bedrohlich er für Korten klingen musste. Der alte Schmalz war natürlich der SS-Mann gewesen, der Korten geholfen hatte, Weinstein unter Druck zu setzen. Und für Korten hatte Schmalz auch Mischke umgebracht. Auf dem Totenbett muss er noch versucht haben, seinen Herrn und Meister wegen dem Lieferwagen zu warnen. Wie hatte Korten diesen Mann von sich abhängig gemacht? Alte Freunde wie du und ich. Auch in der nächsten Nacht konnte ich nicht schlafen. Wie hatte Korten das tun können? Warum hatte ich mich so blind von ihm missbrauchen lassen? Was sollte jetzt passieren? Gab es jemand, dem ich alles erzählen konnte? Sollte ich an die Presse gehen? Was machte ich mit meiner Schuld? Plötzlich wusste ich, was ich zu tun hatte. Tut mir leid, Herr Dr. Selb. Er ist über die Feiertage in sein Haus in die Bretagne gefahren. Er wollte erst im neuen Jahr zurück sein. 2 Stunden später saß ich im Zug. Die Fahrt nach Paris schlief ich die meiste Zeit. Dann nahm ich mir einen Leihwagen und fuhr die Nacht durch. Ich kam früh morgens an und parkte das Auto an der Steilküste, um noch ein paar Schritte zu laufen. Das Haus von Korten war nur einige 100 Meter entfernt. Ich habe noch nicht mit dir gerechnet. Du siehst schlecht aus, mein lieber Serb. Ein paar Tage Ruhe hier werden dir guttun. Lass uns noch ein Stück gehen. Helga richtet das Frühstück auf 9. Sie wird sich freuen. Ich weiß jetzt alles. Das ist nicht einfach für dich, Gerd. Es war auch für mich nicht einfach. Und ich war froh, niemanden damit belasten zu müssen. Wie kannst du so etwas sagen? Du denkst, es ging damals um meine Karriere. Nein. Es war in dem Schlamassel der letzten Kriegsjahre von größter Wichtigkeit, Verantwortungsklarheit zu schaffen. Eindeutige Entscheidungen zu treffen. Es wäre nicht gut weitergegangen mit unserer Forschungsgruppe. Dass Domke sich ins Abseits manövriert hatte, hat mir damals leid getan. Aber so viele, bessere, mussten schon daran glauben. Auch Mischke hatte die Wahl und sich selbst um Kopf und Kragen agiert. Versteh mich doch, Gerd. Das Werk brauchte mich so, wie ich in diesen schweren Jahren geworden bin. Ich habe immer Hochachtung gehabt für den alten Schmalz, der diese schwierigen Zusammenhänge verstanden hat. Du musst wahnsinnig sein. Du hast 2 Menschen ermordet und redest darüber wie... Große Worte. Hab ich gemordet? Oder war es der Richter und der Henker? Oder der alte Schmalz? Und wer hat die Ermittlungen geführt gegen Thüberg und Domke? Wer hat für Mischke die Falle gebaut und zuschnappen lassen? Alle sind wir verstrickt, alle. Wir müssen das sehen und tragen und unsere Pflicht tun. Verstrickt? Vielleicht sind wir es alle. Aber du hast die Fäden gezogen. Du. Das ist doch Kinderglaube. Der war's. Aber bitte, wenn du das brauchst, ich war's, ich stehe dazu. Was meinst du, was passiert wäre, wenn Mischke an die Öffentlichkeit gegangen wäre, zur Presse? Sowas ist nicht damit getan, dass man den alten Chef durch einen neuen ersetzt. Ich will dir nicht von der Resonanz erzählen, die seine Geschichte im Ausland gehabt hätte. Von dem Wettbewerb, in dem mit allen Mitteln gekämpft wird. Von den Arbeitsplätzen, die zerstört worden wären. Die RCW ist ein großes, schweres Schiff, das durchs Treibeis fährt und wenn der Kapitän geht, aufläuft und zerbirst. Darum stehe ich dazu. Zu Mord? Hätte ich Mischki kaufen sollen? Das Risiko war zu hoch. Und Domke? Was die Jahre zwischen 33 und 45 vergessen bleiben, ist das Fundament, auf dem unser Staat gebaut ist. Du bist nicht zufrieden? Gut. Domke war unzuverlässig und unberechenbar. Vielleicht ein begabter Chemiker, aber in allem anderen ein Dilettant, der an der Front keine zwei Tage überlebt hätte. Das Schicksal mag so reden, aber nicht du. Dampfer, die ihre Bahnen ziehen. Unverrückbare Fundamente. Verstrickungen, in denen wir nur Puppen an Fäden sind. Was du mir über die Kräfte und Mächte des Lebens erzählst, ändert nichts daran, dass du, Ferdinand Korten, du allein. Schicksal. Wir sind unser Schicksal. Und ich schiebe nichts auf irgendwelche Kräfte und Mächte. Du bist doch, der die Sachen weder ganz noch gar nicht tut. Domke und Mischki reinreiten, ja. Aber wenn dann passiert, was passieren muss, kommen deine Skrupel und du wirst es nicht gesehen haben und nicht gewesen sein. Herrgott, Gerd, werd endlich erwachsen. Warum bist du gekommen? Zu sehen, ob ich dich auch umbringe? Dich hier die Klippen runterstoße? Ich bin gekommen, um dich umzubringen. Um sie wieder lebendig zu machen? Der Täter will Richter spielen, was? Fühlst dich unschuldig missbraucht? Was wärst du denn ohne mich und ohne meine Schwester? Stürz dich doch selbst hier runter, wenn du es nicht aushältst. Mensch, Gerd, das ist ja verrückt. Zwei alte Freunde wie du und ich. Komm, lass uns frühstücken gehen. Nein, Ferdinand. Er sah mich mit dem Ausdruck grenzenlosen Erstaunens an. Als ich ihn mit beiden Händen vor die Brust stieß, er das Gleichgewicht verlor und in die Tiefe stürzte. Ich hörte keinen Schrei. Er schlug auf eine Klippe auf, ehe ihn das Meer mitnahm. Ich zitterte am ganzen Körper und zugleich war mir leicht wie lange nicht. Es tut mir leid, Herr Selb. Am ersten Weihnachtsfeiertag war ich wieder in meiner Wohnung. Turbo begrüßte mich schmollend. In der Post fand ich eine Einladung von Korten, Silvester bei ihm und Helga in der Bretagne zu verbringen. Die Weihnachtsausgabe der Süddeutschen zog die Jahresbilanz der Giftunfälle in der chemischen Industrie. Ich legte mich ins Bett. Die Welt war durch Kortens Tod nicht besser geworden. Was hatte ich getan? Meine Vergangenheit bewältigt? Oder besser, erledigt? Und was soll jetzt mit Korten passieren? Ich würde versuchen, ihn zu stellen. Er kommt Anfang Januar aus der Bretagne zurück. Du glaubst doch nicht, dass er im Gespräch zusammenbricht und bekennt. Glaubst du, dass die Polizei ihn überführt? Ich fahre über Silvester zu Tüberg. Ich werde mit ihm reden. Du hast doch nichts dagegen? Die Tage vergingen ohne Meldung über Kortens Tod. Wenn es an der Tür klingelte, erschrak ich und erwartete, dass die Polizei die Wohnung stürmt. Es gab Momente, in denen ich mir wünschte, dass die Sache endlich ein Ende nimmt. Und dann war ich wieder dankbar über die geschenkte Zeit. Erst an Silvester berichteten die Medien über Kortens Tod. Ein tragischer Unfall hatte ihn am Morgen des Heiligen Abends über die Klippen stürzen lassen. Mit Korten endete eine Epoche, hieß es. Die Epoche der großen Männer des Wiederaufbaus. Ein gutes neues Jahr, Onkel Gerz. Ich habe die Zeitung gelesen. Es scheint, Sie haben den Fall Korten gelöst. Kommen Sie mich besuchen. Das Frühjahr ist schön am Lago Maggiore. Es tat mir gut, einen heimlichen Mitwisser zu haben. Ich konnte sonst niemandem etwas erzählen, auch meinen Freunden nicht, die gekommen waren, um mit mir Silvester zu feiern. Hast du nicht gehört, Gerd? Was denn? Dreh doch mal die Musik leiser. Es hat geklingelt. Erwartest du noch jemanden? Wahrscheinlich ist es ein Schwarm, die trauernde Witwe. Soll ich aufmachen? Nein, ich gehe schon. Es tut mir leid, Herr Selb. Vor mir stand Kommissar Herzog in Uniform. Das war also das Ende. Cortens letzter Blick kam mir in den Sinn. Ich wollte etwas sagen, brachte aber keinen Ton heraus. Ich war gerade auf dem Heimweg, als im Funk die Beschwerde über Ihre Feier durchkam. Da habe ich selbst übernommen, bei Ihnen reinzuschauen. Beeilt euch, es ist gleich soweit. Habt ihr alle Gläser? Gerd, was ist denn? Herr Polizeipräsident, wollen Sie auch einen Schluck? Eis, okay. Selbstjustiz von Bernhard Schlink und Walter Popp. Zweiter Teil. Selb Rolf Beusen. Frau Buchendorf Angelika Thomas. Korten Dieter Eppler. Firner Peter Fricke. In weiteren Rollen Karin Anselm, Paul Bürks, Gernot Duda, Reinhard Glemnitz, Renate Grosser, Ruth Hausmeister, Peter Pius Irl, Detlef Kügo, Veronika von Quast, Helga Roloff, Horst Sachtleben, Jutta Schmuttermeier, Helmut Stange, Jochen Striebeck, Martin Umbach und Hans Wüprächtiger. Ton und Technik Günter Hess und Angelika Glink. Regieassistenz Holger Buck. Hörspielfassung und Regie Irene Schuck. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 1994.